Kapitel 08. Von Bardock Leo wird berichtet, dass die Armee keinen allgemeinen Krieg auf sich nehmen könne. Propagandaminister Alfieri und Generalsekretär der Partei Starrés sind kriegsfeindlich, besonders wenn England unter den Feinden ist. 0G, keine Anzeichen irgendwelcher besonderer Kriegsvorbereitungen in Italien. DBFP 7 Nummer 96, im zweiten Telegramm führt er aus, 1. Diese letzten und meine anderen Berichte würden offenbar darauf hindeuten, dass Italien einer inneren Krise sowohl wie auch einer Krise in seinen Beziehungen zu Deutschland sehr nahe ist. 2. Nach meiner Meinung dürfen wir es nicht als erwiesen ansehen, dass, wenn Deutschland Polen angreift, Italien mit Deutschland kämpfen wird, denn es hat alle Gründe für sich, den Zweifel so lange wie möglich zu seinen Gunsten sprechen zu lassen. 3. Meiner Überzeugung nach verbleibt eine Hoffnung, dass Italien noch zu seiner eigenen Rettung finden mag. Aber man muss es selbst dorthin finden lassen und auf seine eigene Art. 4. Jetzt, da wir die Position SMR vollauf deutlich gemacht haben, unterbreite ich respektvoll aber mit großem Ernst die Notwendigkeit, dass in diesen kritischen Augenblicken unsere Beziehungen zu Italien mit großer Vorsicht und wirklicher Sympathie gehandhabt werden müssen und dass die folgenden Betrachtungen dauernd im Auge behalten werden sollten. A. Die Volksstimmung und vielleicht die Stimmung des Armee sind gegen Mussolini, was Italiens Kriegseintritt insbesondere gegen Großbritannien wegen einer deutschen Streitfrage anbetrifft. Mussolini mag der Meinung seines eigenen Landes nachgeben. Er wird niemals nachgeben gegenüber einer Meinung, Druck oder Drohungen von außen. B. Zwei Dinge werden das Land hinter Mussolini scharren. Das erste, seine eigene spontane Entscheidung, Italien wegen dieser Streitfrage nicht in den Krieg zu führen. Zweitens, wenn Italien angegriffen wird. C. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass aus zwingenden militärischen Gründen eine kräftige, englisch-französische Offensive gegen Italien die beste Strategie im 266-20 August 1939 Kriege sein würde, so dringe ich trotzdem darauf, dass es ein politischer Irrtum erster Größe sein würde, Italien den Krieg zu erklären. D. Wir dürfen die moralische Wirkung nicht unterschätzen, welche erzeugt werden würde, wenn Italien es ablehnte, sich mit seinem deutschen Verbündeten zusammen in einen Krieg gegen einen souveränen Staat zu vereinen. E. Jede Andeutung, offiziell oder inoffiziell, in Presse, Radio oder Propaganda, dass Mussolini sich seiner Verantwortung nicht bewusst sei, dass Italien ihm nicht vertraue, dass er absteige, dass die Reihen nicht geschlossen seien in Italien, dass Italien gewohnheitsmäßig seine Verpflichtungen breche und man darauf rechnen könne, dass es dies wieder tun könne, dass italienische Kräfte unwillig oder UN-fähig seien. Sich mit Kampfgeist zu schlagen und so weiter, könnte sich sehr wohl als fatal erweisen. F. Es würde Blindenarbeit sein, auch nur eine dürftige Chance zu vernachlässigen, die große Spannung zu lockern, welche die Entfremdung von Italien uns auferlegt hat, oder es wieder in das Konzert der europäischen Mächte zurückzuholen. DBFP 7 Nummer 97, Stern. Der italienische Botschafter Attolico berichtete am 23. August, nach Rückkehr aus Rom, Staatssekretär V. Weizsäcke, dass der englische Botschafter der italienischen Regierung eine Mitteilung gemacht habe, welche besage, dass die britische Regierung zu einer Konferenz über die polnische Frage bereit sei, wenn solch ein Vorschlag anderer Seite gemacht werde. An einer solchen Konferenz müsse jedoch Polen von als gleichberechtigter Staat teilnehmen. Auch die Sowjetunion würde hinzugezogen werden. Schließlich wurde gesagt, dass die britische Regierung jedoch Zweifel habe, ob eine solche Konferenz einen Erfolg haben werde, und ausgeführt, dass Hitler wohl, Adab 7S196, gegen Konferenzen sei. Stern. Graf Magistrati, der italienische Geschäftsträger in Berlin, besuchte privat Herrn V. Weizsäcker und brachte folgenden Gedankengang vor: Italien sei überraschend vor die heutige kritische Lage gestellt worden. Es gebe keinen durchgearbeiteten deutsch-polnischen Streitfall mit klarer These und Gegenthese. Italien sei von uns nie damit befasst worden. Unser Bündnis erheische aber enge Fühlung in großen Fragen, die uns beide angehen. Nun behaupte Deutschland, das Problem Danzig-Polen sei ein deutsches, isoliertes Problem, kein allgemeines. Italien werde davon nicht betroffen. Der lokalisierte Krieg berühre Italien nicht. Deutschland verzichte dabei auf Italiens Waffenhilfe. Stelle sich nun heraus, dass die deutsche These falsch sei, und komme es zu, stehe Italien vor den Schlussfolgerungen unseres einem allgemeinen Krieg, so Bündnisvertrages, ohne dass die 267-21 August 1939 Voraussetzungen für diese gegeben seien. Herr V. Weizsäcker vermerkt hierzu, dass er diesen Gesprächsteil erwähne, weil daraus eine italienische Mentalität spreche, die ihn zwar nicht wundere, aber seiner Ansicht nach entschieden beachtet werden müsse. Adab 7S134, Stern. Graf Czarnöl, es war folgendes geschehen. In meiner Abwesenheit ist der Duce zurückgewichen. Er will um jeden Preis Deutschland in dem nahe bevorstehenden Krieg unterstützen, und er will noch am Abend eine Mitteilung in diesem Sinne durch Attolico den Deutschen zukommen lassen. Inzwischen haben die Engländer einen Appell an den Duce gerichtet, um die Streitfrage auf friedlichem Wege zu lösen. Gespräch zu dritt, Mussolini, ich, Attolico. Der Duce ist entschlossen, er äußert folgende Gründe: Es ist zu spät, um die Deutschen im Stich zu lassen. Wenn dies geschehe, würde die Presse der ganzen Welt Italien vorwerfen, es sei feige, nicht gerüstet und habe sich vor dem Gespenst des Krieges zurückgezogen. Ich versuche Einwände zu machen, aber es ist heute Abend verlorene Mühe. Mussolini hat sich in diesen Gedanken verbohrt. Ich nehme die englische Mitteilung zum Anlass, um wenigstens einen Aufschub des Entscheides bis morgen früh zu erreichen. Ich habe noch die Hoffnung durchzudringen. Attulico verlässt den Palazzo Venezia entmutigt und gebrochen. Montag, den 21. August 1939. Nach Mitteilung des Reichsinnenministeriums sind bis jetzt etwa 7.000 volksdeutsche Flüchtlinge aus Polen in den Flüchtlingsdurchgangslagern untergebracht worden. Nicht einbegriffen in dieser Zahl sind die nach Danzig Geflüchteten und diejenigen, die nicht durch die Durchgangslager nach Deutschland gingen. DDIS 232, die Deutsche Botschaft in Warschau bereitet Maßnahmen zum Schutz der Reichs, ADAP 7 Nummer 186, Deutschen in Polen für den Ernstfall vor. Stern: Der volksdeutsche Senator Wiesner wurde von den Polen freigelassen und begab sich nach Danzig. ADAP 7 S 136, Stern 268, 21 August 1939. Das deutsche Nachrichtenbüro meldet aus Breslau und Mereschostrau militärische polnische Vorbereitungen an der Grenze, Unterminierungen der Straßenübergänge und Brücken. Dokumentarische Zeitchronik 1939 S 110, Stern: Aus den Berichten des französischen Botschafters Colundre, die sich größtenteils mit Gerüchten über angebliche deutsche Mobilmachungsvorbereitungen befassen, sind folgende Äußerungen erwähnenswert. Erachte es als meine Pflicht, auf die gebieterische und dringende Notwendigkeit hinzuweisen, die unerlässlichen Maßnahmen, sowohl was die Einberufung der Reservisten, als auch was die industrielle Mobilmachung anbelangt, zu treffen, damit unsere Vorbereitungen mit denen des Reiches gleichen Schritt halten. FGB Nummer 205, offiziell mobilisiert Deutschland allerdings nicht. Man begnügt sich damit, die ich bin der Ansicht, dass es aktiven und Reservetruppen zu instruieren angezeigt wäre, wenn wir zwar unsere Dispositionen in dem notwendigen Maße treffen, dabei aber jede ostentative Geste vermeiden würden. FGB Nummer 207, Stern: Außenminister Barnitz sagte dem polnischen Botschafter in Paris, dass der Durchmarsch der russischen Truppen durch polnisches Gebiet von einer französisch-britischen Militärmission überwacht werden könne. Ich fügte weiter hinzu, dass er seine Regierung dringend darauf hinweisen müsse, dass sie sich zu entscheiden hätte und dass, falls ich im Laufe des Nachmittags keine negative Antwort von ihm bekäme, ich gegen Abend den General Domenzel telegrafisch ermächtigen würde, die Militär, Freund, 2BD 3S 110, Konvention mit Russland zu unterzeichnen. Stern: Barnitz schickte um 16.15 Uhr dem General Domenzel ein Telegramm, in dem er ihn ermächtigte, das Abkommen ohne Rücksicht auf die polnische und rumänische Haltung abzuschließen. Das Telegramm traf um 22 Uhr in Moskau ein. Churchill schreibt dazu: Churchill, BDI, 1. S 244, Daladier verriet uns am 13. Juli 1946 noch mehr. Nicht nur die baltischen Staaten wurden in Moskau gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen der Obhut der Sowjetunion anertraut, sondern auch der Durchmarsch durch Polen und Rumänien sollte kein Hindernis für den Abschluss bilden. Der französische Militärbeauftragte in Moskau, General Domenzel, wird am 21.8. angewiesen, das Militärabkommen mit der Sowjetunion ohne Rücksicht auf die Wünsche Polens und Rumäniens den bestmöglichen Bedingungen zu unterzeichnen. Unter 269, 21 August 1939 Botschafter Henderson teilt Lord Halifax mit, dass ihm der amerikanische Geschäftsträger gesagt habe, dass die gleiche Quelle, die der amerikanischen Botschaft in der Vergangenheit gute Informationen geliefert habe, festgestellt hätte, dass jetzt von Hitler Anweisungen an das deutsche Kriegsministerium ergangen seien, die militärische Konzentration bis zum 24. August abzuschließen. Der 25. August wurde als Datum für das Vorgehen gegen Polen erwähnt. Ferner habe er erfahren, dass heute auf der täglichen Auslandspressekonferenz der Sprecher des Auswärtigen Amtes festgestellt habe, dass in dieser Woche eine Aktion unternommen würde. Seine erste Reaktion auf diese Meldung sei, dass diese Feststellung kaum getroffen worden wäre, wenn der Entschluss, eine Aktion zu unternehmen, unwiderruflich wäre. DBFP 7 Nummer 106, Stern: Henderson bemerkt in einem weiteren Schreiben an Lord Halifax, dass die gegenwärtige Lage, wenn auch in kleinerem Maßstabe, derjenigen in Gottesberg im letzten Jahre sehr ähnlich sei. Damals wäre der Wundepunkt die schlechte Behandlung der Sudetendeutschen und deren Massenflucht nach Deutschland gewesen. Es ist natürlich weitgehend, aber keineswegs ausschließlich bestellte Arbeit, möglicherweise von Hitler stillschweigend geduldet, aber in erster Linie gesteuert von den Extremisten. Hitler mag wirklich alles glauben, was die deutsche Presse schreibt, oder er mag nur vorgeben, es zu glauben, aber die Tatsache bleibt. Die Polen mögen sagen, dass ebenso Schlimmes in Deutschland gegen Polen vor sich geht. Aber in aller Ehrlichkeit, ich zweifle sehr, ob es angehend so schlimm ist. Wenn Frieden sein soll, dann muss es aufhören. Auf welche Art, kann ich nicht andeuten außer durch direkten Kontakt zwischen Warschau und Berlin, doch ich fürchte, das mag jetzt zu, DBFP 7 Nummer 116, spät sein. Stern: In einem weiteren Schreiben an Lord Halifax führt Henderson aus: Ich trank gestern mit einem meiner Freunde Tee, gemeint Herr V. Weizsäcker. Während er die Übertreibungen der Presse zugab, versicherte er mir, dass das, was vor sich ginge, eine Art erzwungener deutscher Abwanderung aus Polen wäre, wo man keinem Deutschen erlaube, ein Lebensauskommen zu finden? Das ist die dringliche Frage. Ich sprach von Geduld, und er sagte sofort, dass die bloße Erwähnung dieses Wortes Hitler in Raserei bringen würde. Die Hauptsache sei heute nicht Danzig, sondern das Minderheitenproblem. Einzige sollte daran denken, falls er Hitler trifft. Gestern der Berliner Korrespondent von The Times habe ihm soeben erzählt, dass er mit seinem Warschauer Kollegen telefoniert habe und dieser ihm gesagt, DBFP 7 Nummer 117, hätte das sich die Polen unglaublich töricht benehmen. 270-21 August 1939 Baron de Raab sucht vor seiner Abreise nochmals Reichsleiter Alfred Rosenberg zu einem kurzen Gespräch auf. DB Nummer 68, Stern der deutsche Geschäftsträger Thomsen meldet aus Washington, wie ich zuverlässig erfahre, hat M.R. Bewin, Generalsekretär der Transport and General Workers Union of Great Britain, der sich gegenwärtig in New York als Delegierter zum Kongress für demokratische Erziehung aufhält, gegenüber einem amerikanischen Freunde die Meinung ausgedrückt, dass der Krieg unvermeidlich sei, es sei denn, Deutschland gäbe nach. Dies begründet Bewin damit, dass er und seine Gewerkschaftskollegen die führenden Leute in der britischen Regierung kennen. Sie hätten in ihren eigenen Kämpfen selbst die Erfahrung gemacht, dass diese Art von Leuten, These People, an ihrer Meinung festhielten, wenn sie sich einmal entschlossen hätten. Dies sei heute gewiss der Fall, und die Labour Party habe dabei mitgewirkt, diese Entschlossenheit hervorzurufen. DWB 2 Nummer 452, Sternbotschafter VD. Schulenburg teilt mit, dass er Molotow um 15 Uhr die Botschaft Hitlers an Stalin nebst einer Übersetzung übergeben habe. Dieser habe das Schriftstück sofort durchgelesen und sei offensichtlich stark beeindruckt gewesen. Adab 7 ist 140, um 17 Uhr übergab Molotow dem Botschafter die Antwort Stalins auf Hitlers Brief, worin Stalin mitteilt, dass die Sowjetregierung mit dem Eintreffen des Reichsaußenministers für den 23. August einverstanden sei. Molotow bemerkte, dass die Sowjetregierung wünsche, dass spätestens morgen früh ein kurzes Kommuniqué über den beabsichtigten Abschluss des Nichtangriffspaktes und bevorstehende Ankunft des Reichsaußenministers in Moskau veröffentlicht würde. Stalins Antwort lautete, an den Reichskanzler Deutschlands Herrn A. Hitler. Ich danke für den Brief. Ich hoffe, dass deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt eine Wendung zur ernsthaften Besserung der politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern schaffen wird. Die Völker unserer Länder bedürfen friedlicher Beziehungen zueinander. Das Einverständnis der deutschen Regierung mit dem Abschluss eines Nichtangriffspaktes schafft die Grundlage für die Liquidierung der politischen Spannung und für die des Friedens und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern. Die Sowjetregierung hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass sie einverstanden ist mit dem Eintreffen des Herrn von Ribbentrop in Moskau am 23. August, GZ Stalin, Adab 7 S140, 141, der Historiker Fabry behauptet, dass Hitler am 22.08. bis 3 Uhr morgens höchst erregt auf Stalins Antwort gewartet und danach Göring gerufen und diesem vor 271-21 August 1939 Würfe gemacht habe, dass er ihn in diese Sache hineingetrieben hätte. Er habe einen blöden Fehler gemacht, als dann die positive Antwort Stalins eingetroffen sei, habe Hitler angeblich ausgerufen, ich habe die Welt in der Tasche, das ist alles unzutreffend, denn die Antwort traf schon am 21. August gegen 23 Uhr in Berchtesgaden ein. HC Deutsch, den er als Quelle für den blöden Fehler angibt, verlegt den Vorgang auf die Nacht vom 19. und 20. August und Arossi, der Hitler die Welt in die Tasche zauberte, kann nach anderweitiger, Fabry S. 66, Erfahrung nicht als zuverlässig angesehen werden. Sternkraft Schanö, heute habe ich klar gesprochen. Ich habe alle meine Munition verschuss sehen. Als ich in den Raum trat, bestätigte mir Mussolini seinen Entschluss, mit den Deutschen zu marschieren. Das könnt und dürft ihr nicht tun, Duce. Die Ergebenheit, mit der ich euch in der Achsenpolitik gedient habe, ermächtigt mir die, deutlich zu sprechen. Ich ging nach Salzburg, um über eine gemeinsame Linie zu verhandeln, ich fand mich einem Diktat gegenüber. Die Deutschen, nicht wir, haben das Bündnis verraten, wir hätten Anspruch darauf, als Genossen, nicht als Sklaven behandelt zu werden. Zerreißt den Pakt, wirft ihn Hitler ins Gesicht, und Europa wird euch als den natürlichen Führer des Kreuzzuges gegen Deutschland anerkennen. Soll ich nach Salzburg gehen? Gut, ich gehe. Und ich werde mit den Deutschen so sprechen, wie es sich für sie gehört. Hitler wird mir nicht die Zigarette auslöschen, wie er es mit Schuschnigge gemacht hat, dies und anderes, sagte ich ihm. Er war sehr erschüttert und billigte meinen Vorschlag, Ribbentrop auf den Brenner zu bitten, ganz offen mit ihm zu sprechen und unsere Rendite als Bundesgenossen zu fordern. Er will nicht, dass die Achse jetzt zerbricht, sollte sie aber zerbrechen, werde ich keine Träne darüber vergießen. Wir telefonieren Ribbentrop, der sich lange Zeit nicht finden lässt. Endlich um 17.30 Uhr erreiche ich ihn und sage, dass ich ihn auf dem Brenner sprechen möchte. Er entgegnete, er könne mir keine sofortige Antwort geben, da er eine wichtige Mitteilung aus Moskau erwartet. Er werde mich im Laufe des Abends anrufen. Ich berichtete dem Duce, der mich wieder fragte, wie öfters in den letzten Tagen, wie der Ton des Gespräches und die Laune der Deutschen gewesen sei. Neue Unterredung mit dem Duce. Er genehmigt das Dokument, dass ich für meine Unterredung mit Ribbentrop abgefasst habe und schlägt 4 Punkte vor betreffend die Möglichkeiten, die eintreten können. Nach meiner Meinung sind 3 nebensächlich, einer von grundsätzlicher Bedeutung, dass wir nicht eingreifen werden, wenn der Krieg durch einen Angriff auf Polen ausgelöst wird. Stern da schlug am Abend des 21. August in Rom eine Bombe ein, welche die diplomatische Szenerie völlig verwandelte und wieder alles in Frage stellte. Nachdem 27/2/21 August 1939 um 21:35 Uhr die Antwort Stalins in Berlin eingetroffen war, dass er den Reichsaußenminister am 23. August in Moskau erwarte, rief Ribbentrop um 22 Uhr seinen Kollegen an, um die Verlegung des Treffens vom Brenner nach Innsbruck vorzuschlagen, da er anschließend sofort nach Moskau fliegen werde, um dort einen politischen Pakt mit der Sowjetunion abzuschließen. Siebert, S. 265, Stern in einer Huldigungsbroschüre anlässlich des 75. Geburtstages, 9.12.1949, des bekannten Zionistenführers Dr. Chaim Weizmann ist unter der Überschrift, er ahnte die kommende Katastrophe und warnte wie ein Prophet Beitrag enthalten, folgender, Sonderausgabe des Zentralbüros des KK1, Keran Kemet El, Israel, bei dem Zionistischen Kongress im August 1939 erschien Professor Weizmann einige Tage vor Kriegsausbruch bei der Sitzung der politischen Kommission. Er bat die anwesenden Delegierten, schnellstens die Zusammenstellung einer Exekutive vorzunehmen, um den Kongress früher als beabsichtigt zum Abschluss zu bringen, damit die Delegierten sich nach Hause begeben können. Als darauf der Delegierte Advokat W. aus Warschau ihn fragte, warum diese Eile und was der Präsident über die Zusammenstellung der Exekutive denke, antwortete Professor Weizmann, die Sunday Times, die gestern in London erschien, ist die letzte im Frieden. Die nächste Sunday Times wird schon im Krieg erscheinen. Sie, Advokat W., Sie sind aus Polen. Wollen Sie noch die Möglichkeit haben, Ihre Familie wiederzusehen? Und alle Sie, meine Damen und Herren, die aus Polen sind, machen Sie sich dann schnell auf den Weg. Sie fragen mich, was ich über die Exekutive denke. Vor meinen Augen schwebt heute das Schicksal der 3 Millionen Juden in Polen, denen die Gefahr droht, in den nächsten Wochen und Monaten aufgerieben zu werden, und daher kann ich an nichts anderes als an das denken. Ob zwar die Anwesenden damals keine Ahnung hatten, wie sehr die Worte wahr waren, hatten die meist dort anwesenden erfahrenen Politiker Tränen in den Augen, es auch S. 318, Dienstag, den 22. August 1939, Reichsminister Dr. Frank sagte in einer Rede auf der Ostertagung der deutschen Rechtswahrer in Danzig, es gibt ein Urrecht der echten, ihren Schicksalskampf heroisch führenden Nationen auf Selbstbestimmung ihres völkischen, staatlichen und politischen Schicksals. Der sogenannten freien Stadt Danzig ist dieses Urrecht gewaltsam entrissen worden. In Danzig wird das deutsche Recht siegen, wie es 27/3/22 August 1939 in Köln, Wien, in Reichenberg, in Prag und in Memmal bereits gesiegt hat, Dokumentarist die Zeitchronik 1939 S. 111, Stern. Der französische Botschafter Noel in Warschau teilt mit, dass er von polnischer Seite die Zusicherung erhalten habe, dass man sich der Notwendigkeit bewusst sei, Zwischenfälle zu vermeiden. Die Regierungsblätter hätten gestern Richtlinien erhalten, wenigstens einige Tage lang jeden Angriff auf das Reich zu unterlassen und Meldungen, welche die Deutschen reizen könnten, nicht in besondere Aufmachung zu bringen. FGB Nummer 212, Stern. Graf Zimbeck berichtet, dass Botschafter Lipski von Außenminister Beck angewiesen wurde, Görings Einladung zur Jagd anzunehmen und sich auch zum Parteitag zu begeben, wenn auch die Botschafter Englands und Frankreichs dort sein sollten. Zimbeck, S. 490, Stern. In der Nadit vom 22/23 August ließ er YDZ Meklein nach einer Beratung mit dem Staatspräsidenten die Alarmverbände aller Farbgruppen in den an Deutschland grenzenden Chorbereichen 3, Krotno, I, Warschau, 8, Pommerellen, 7, Posen, 4, Lads, V, Krakau, mobilisieren, was 18 INF, DEV, 7 KV, Brieg und 2,5 RIS, INF, DEV in Aufmarsch bereits die Aft versetzte, Ros, die Militärpolit. Lage, S. 200, Stern, Barnett, S. 256, Außenminister Barnett, gegen Mitternacht las ich Nagdias Drahtbericht zu Ende, als die Agents Hayvas mich ans Telefon rief, man meldet, dass Ribbentrop in einigen Stunden nach Moskau abreisen wird, um dort einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. Ich benachrichtigte Daladier, stellen Sie fest, ob das nicht ein Journalistenwitz ist, sagte er zu mir. Ich rief London über die direkte Leitung an. Roger Kembong bestätigte mir, dass Reuter soeben diese Nachricht verbreitet habe, mehr wisse er nicht. Ich richtete umgehend einen Drahterlass an Nagdia, nach einer Information des DNB soll Ribbentrop am 23. August in Moskau eintreffen, um hier einen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. Lassen Sie mir bitte umgehend alle Aufklärungen zugehen, die Sie darüber sammeln können. Stern. 274. Am Vormittag schickte die französische Militärmission eine Mitteilung an Marschall Voroschilow, dass eine bejahende Antwort auf seine Frage eingegangen sei und sie bäte um Fortsetzung der Verhandlungen. Es ist also nicht zutreffend, wie Erich Kolt schreibt, dass die Weisung erst nach der Ankündigung der Reise Ribbentrops eingetroffen und infolgedessen nicht mehr ausgeführt worden sei. Kort, Wahn und Wirklichkeit, Ang 1S181, Sternmarschall Woroschilio, der insgeheim Eston Kenntnis von der polnischen Ablehnung eines Durchmarschrechts für die Russen hatte, bat erst einmal General Domenzee zu sich und verwickelt ihn in eine recht peinliche Aussprache, die fast vollständig wiedergegeben ist. DB Nummer 69, Stern Molotow sagte zum französischen Botschafter Nagdia, dass die UdSSR sich zu Verhandlungen über einen Nichtangriffsvertrag und zum Empfang Ribbentrops bereit gefunden habe, wozu die Initiative von Berlin ausgegangen sei. Nagdia schrieb in seinem Bericht an Barnett, mein polnischer Kollege sieht die Dinge optimistisch. Er ist der Auffassung, dass das deutsche Angebot und Ribbentrops Besuch für die verzweifelte Lage zeugen, in der sich das Reich befindet, Barnett ist 257, Stern Außenminister Barnett will sich noch nicht geschlagen geben und macht einen letzten Versuch, indem er am Abend den französischen Botschafter in Warschau beschwört, auf die polnische Regierung unmittelbar einen Druck auszuüben, damit sie dem General Domenzee eine Blankovollmacht erteile, die es ihm gestatte, sich im Namen Polens im Hinblick auf die Möglichkeit eines Krieges, in dem Russland Polen zu Hilfe kommt, stark zu machen. Wollen Sie mit Nachdruck in diesem Sinne vorgehen, indem Sie mit äußerster Energie hervorheben, dass Polen sich weder moralisch noch politisch weigern darf, diese letzte Chance zur Rettung des Friedens auszuschlagen, Freund 3S122, Stern. Das französische Kabinett hielt um 17 Uhr eine Sitzung ab, in der Ministerpräsident Daladier zunächst einen Überblick über die Moskauer Verhandlungen gab. Dann schlug er eine drohende diplomatische Demarsche in Warschau, Polen zu zwingen, mit den Russen zu einem Abkommen zu gelangen, zweitens schlug er wichtige militärische Maßnahmen vor. Um 2.75.22 August 1939 einige der Minister schienen durch den russischen Abfall erschüttert, das wäre der Zusammenbruch der Friedensfront, sollten Franzosen für Danzig ihr Leben lassen. Sie wurden daran erinnert, dass die französische Verpflichtungen Polen gegenüber nicht von einer russischen Hilfe abhingen und in keiner Weise durch das, was sich ereignet hätte, verändert würden. Die britische Zusicherung an Polen wurde zitiert. Das ist nicht so bindend, bemerkte Barnett, denn das politische Abkommen zwischen ihnen ist noch nicht unterzeichnet, Nami US 315F. Stern. Das englische Kabinett lässt über seine heutige Sitzung ein Kommuniqué veröffentlichen. DB Nummer 70, Stern 2 Botschafter Ken ARD berichtet aus Warschau an Lord Halifax, sowjetisch-deutsches Übereinkommen ist als völlige Überraschung für die polnische Regierung gekommen, obwohl sie nie an Bona Fides der Sowjetregierung, was die Moskauer Gespräche betrifft, geglaubt hat. Die polnische Regierung hat keinen Grund gehabt und auch jetzt noch keinen, eine antipolnische Schwenkung der sowjetischen Politik vorauszusehen. Nach Ansicht der polnischen Regierung wurde die Forderung auf Durchmarsch russischer Truppen zu einem Zeitpunkt gemacht, um die Moskauer Gespräche über diese unangenehme Streitfrage zum Abbruch zu bringen. Schafter hört, dass polnische Regierung weitere militärische Vorsichtsmaßnahmen trifft, von Stern. Französischer Bot, DBFP 7 Nummer 124, Botschafter Ken ARD übermittelt an Lord Halifax ein längeres Memorandum des Militärattaches, in dem es UA heißt, 7. Weitere Unterstützung, die von der UZ recht ausgehen könnte, liegt im möglichen Mitwirken sowjetischer Luftstreitkräfte. Königsberg liegt in bequemer Reichweite sowjetischer Bomber, während Ziele in Deutschland selbst leicht zugänglich gemacht werden könnten, wenn sowjetischen Flugzeugen erlaubt werden sollte, von polnischem Boden zu operieren. 10. Die Gesamtsumme der obigen Überlegungen scheint klar zu zeigen, dass die Polen erhobenen abstrakten Einwände gegen die Bona Fides der UdSSR und insbesondere die Verwendung sowjetischer Truppen auf polnischem Boden bei weitem übertroffen werden durch die sehr konkreten und gegenwärtigen Gefahren, die in einer Weigerung Polens beschlossen liegen, seine Einwilligung für etwas zu geben, was im Endeffekt eine Möglichkeit ist, die sich vielleicht nie ergeben mag, DBFP 7 Nummer 155, 276, 22 August 1939. Lord Halifax teilt Henderson mit, dass die Regierung zugestimmt habe, Hitler eine Botschaft zu übersenden. Es sei entschieden worden, diesen Brief nicht durch die Hand eines Sondergesandten zu übermitteln, sondern durch ihn, den Botschafter, überbringen zu lassen. Er solle sich daher unverzüglich um eine Unterredung bemühen und den Text der Not in einer deutschen Übersetzung überreichen, die er äußerst sorgfältig überprüfen wolle. Ein unterschriebenes Original würde ihm bei frühester Gelegenheit übersandt werden. DBFP 7 Nummer 142, Stern. Der britische Botschafter sieht, teilt Lord Halifax aus Moskau mit, französische Regierung hat General Domenzee instruiert, der sowjetischen Mission mitzuteilen, dass Frankreichs Antwort auf die sowjetische Frage betreffend das Durchmarschrecht durch polnisches Gebiet ja ist, sobald Polen mit Deutschland im Krieg ist. Können wir annehmen, dass Sie zustimmen? Wir treffen Woroschilo heute 4 Uhr nachmittags britischer Sommerzeit. Herr Strang notierte auf dieses Telegramm, es war nicht möglich, eine Antwort auf dieses Telegramm zu schicken, da keine, DBFP 7 Nummer 130, Entscheidung getroffen wurde. Stern. Lord Halifax will es noch nicht glauben, dass die Verhandlungen mit den Russen endgültig gescheitert sind. In seinem Telegramm an Botschafter Sietz heißt es, Sie sollten um eine sofortige Unterredung mit Herrn Molotow ersuchen und sagen, dass SMR angesichts der Verhandlungen, die zwischen Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion geführt worden sind, es schwer findet, diesem Bericht Glauben zu schenken. Falls bestätigt, würde er die während der Verhandlungen zwischen den drei Mächten bereits erreichten Resultate unwirksam erscheinen lassen und offensichtlich einen Vertrauensbruch seitens der Sowjetregierung darstellen. Es würde in der Tat unglaublich sein, dass diese solche Verhandlungen durchgeführt, geschweige denn abgeschlossen haben sollte, ohne ein einziges Wort an SMR oder die französische Regierung, mit denen die Sowjetunion bereits in Vertragsbeziehung gehen steht, gelangen zu lassen, DBFP 7 Nummer 136, Stern. In einem neuen Telegramm an Botschafter Seitz bereut Lord Halifax seine Schärfe und meint, dass, wenn er noch nicht bei Molotow gewesen sei, er seine Erkündigungen in etwas weniger scharfe Formulierungen kleiden und erkunden solle, was nach Herrn Molotows Ansicht die Auswirkung dieses Schrittes auf die Drei-Mächte-Verhandlungen sei. DBFP 7 Nummer 144, 277, 22 August 1939. Lord Halifax teilt Botschafter KenRD mit, dass der französische Botschafter in Warschau angewiesen worden sei, einen letzten Versuch zu machen, die polnische Regierung zu überreden, General Domenc carte blanche zu geben, in ihrem Namen sein Wort zu verpfänden, wenn auch nur stillschweigend, russische Truppen hereinzulassen, nur in dem Fall, dass Russland Polen gegen die deutsche Aggression unterstütze. Er solle mit der größten Energie auf dieses Verlangen dringen und darauf bestehen, dass Polen die vollen Konsequenzen einer Ablehnung erwägen sollte. Er solle den Darlegungen des französischen Kollegen allgemeine Unterstützung geben, ohne ihm unbedingt in voller Ausführlichkeit zu folgen. DBFP 7 Nummer 150, Sternbotschafter Henderson macht in einem Brief an Lord Halifax Ausführungen über seine Auffassung zum Abschluss des deutsch-russischen Vertrages, aber ich kann nicht sagen, dass ich überrascht war, da ich immer empfunden habe, dass unsere Politik mit Polen nur darin enden würde, Deutschland und Russland zusammenzuführen. Jedenfalls kann man dies Deutschland nicht ankreiden. Wie es einen solchen Pakt mit seinen Antikominternpakt vereinbaren kann, ist seine eigene Angelegenheit, aber der verräterische Zynismus von Stalin und Co. Während unsere Militärmission da sitzt und in Moskau verhandelt, ist nicht zu glauben. Ich hoffe zuversichtlich, dass sie abfährt, bevor Ribbentrop dort eintrifft. Ich wünschte, es würde den blinden Glauben der Opposition an die sowjetischen Tugenden erschüttern, aber ich fürchte, es wird nur als ein Stock benutzt werden, mit dem man SMR wegen Saumseligkeit schlägt. Ich stelle mir vor, dass alles bis aufs i-Tüpfelchen fertig sein muss und dass Ribbentrop nur auf der punktierten Linie und dass die Reiben und mit Pauken und Trompeten zurückkommen wird, mit größerem Prestige und Renommee. Dieser Gedanke ist mir verhasst, es heißt wohl zu viel hoffen, dass Moskau mit Deutschland ebenso spielen wird, wie es das mit uns getan hat. Was tut SMR jetzt? Wir können Polen nicht im Stich lassen, obwohl wir, so fürchte ich, es weit hinter das Licht geführt haben. Jedoch wir können es auch nicht ermutigen, gegen Deutschland zu kämpfen. Selbst zu dieser elften Stunde würde es weiterhin drängen, direkten Kontakt wieder aufzunehmen. Es würde seltsam sein, wenn man nicht empfände, dass das Verhängnis der griechischen Tragödie sich in diesem Jahr wieder anbahnt wie im letzten. Der Ciano-Besuch vor 10 Tagen hätte Erfolg haben können, wenn die polnische Antwort vom 10. August nicht alles umgeworfen hätte. Die Polen waren, so glaube ich, gerade auf dem Wege zur Einsicht der Notwendigkeit einer Erneuerung des Kontakts gewesen, und jetzt macht es diese russische Bombe noch schwerer. Nichtsdestoweniger empfehle ich das immer, Hitler könnte ein großartiges Wenn erst noch, und zwar sogleich, morgen wenn möglich Blatt ausspielen, wenn er vernünftig wäre. Es ist wohl zu viel, darauf zu hoffen, ich fürchte im Gegenteil, dass die deutsche Aggressivität keine Grenze finden wird, einmal der russische Nichtangriffspakt unterzeichnet ist, DBFP 7 Nummer 158, 278, 22 August 1939. Der britische Botschafter Seitz berichtet aus Moskau über seine Unterhaltung mit Außenminister Molotow, 2. Er sagte, dass die TASS-Verlautbarungen den genauen Tatbestand wiedergeben, aber er wies die Bezahltichtigung gegen des Vertrauensbruches zurück. Er wollte seiner Majestät-Regierung nicht das Recht einräumen, diesen Ausdruck zu verwenden oder sich zum Richter über die Sowjetregierung aufzuschwingen. In Beantwortung meines Hinweises, dass ihn wenigstens die Höflichkeit dazu veranlasst haben sollte, uns eine Warnung zu geben, gab er zurück, dass SMR die sowjetische Regierung ja auch nicht über Abänderungen ihrer Politik unterrichtete. 3. Er wünscht zu sagen, dass er, wie mir bekannt wäre, uns während dieser gesamten Verhandlungen ständig und zu Recht wegen eines Mangels an Aufrichtigkeit getadelt hätte. Der Gipfel der Unaufrichtigkeit wäre erreicht worden, als die Militärmissionen mit leeren Händen in Moskau eintrafen und darüber hinaus ganz unvorbereitet für die Behandlung grundlegender Punkte, von denen die gesamte Frage der gegenseitigen Beistandsleistungen abhinge, nämlich der Verlegung sowjetischer Truppen durch polnisches und rumänisches Gebiet. Dies zeige, dass wir mit der Sowjetunion nur spielten, Stern. Die sowjetische Delegation hätte wieder und wieder zurückgefragt und wäre wiederholt vertröstet worden. Schließlich sich die sowjetische Regierung darüber klar geworden, dass sie nur zum Besten gehalten würde und hätte die ihr von der deutschen Regierung gemachten Vorschläge wäre angenommen. 4. Ich bestritt, dass die Mission mit leeren Händen gekommen wäre, sie wäre darauf vorbereitet, sich mit Fragen zu befassen, welche die britische und französische militärische Beistandsleistung betreffen und so weiter, aber die Frage einer Verlegung von Truppen durch das Gebiet eines dritten souveränen Staates läge klarerweise nicht in ihrer Kompetenz. Er wischte den Punkt beiseite mit der Erklärung, dass zumindest die französische Regierung recht gut wüsste, dass der strittige Punkt von Sindt kapitaler Bedeutung wäre. Fünfter. Ein beträchtlicher Teil der Unterredung verstrich damit, dass Molotow Erklärungen wiederholte, die in den zwei voraufgehenden Abschnitten enthalten, DBFP 7 Nummer 165, Stern früh um etwa 2 Uhr wurde über den deutschen Rundfunk bekannt gegeben, die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nichtangriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußern von Ribbentrop wird am Mittwoch, den 23. August in Moskau eintreffen, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Von vielen Missionen des Reichs trafen Mitteilungen ein, dass diese Nachricht überall große Überraschungen ausgelöst habe. Das Auswärtige Amt sendet den Missionen einen kurzen Bericht über die Vorgeschichte des Vorganges. DB Nummer 71, ADAP 7S 149, 279, 22 August 1939 Botschafter VD. Schulenburg meldet, dass die Nachricht größte Überraschung ausgelöst habe, dass die heutige Sitzung der Militärmissionen abgesagt wurde und dass diese am Abend über ihre weitere Haltung beschließen wollten. ADAP 7SL 59, Sternbotschafter V. Made Angsen führt in seiner Antwort auf den Brief des Staatssekretärs V. Weizsäcker vom 19.8. aus, meine persönliche Auffassung geht dahin, dass Czarnöl die Gelegenheit der von mir angeregten Unterhaltung nicht ungern benutzt hat, um noch einmal klarzustellen, dass der Duchai noch einen letzten Versuch gemacht hat, das Risiko einer allgemeinen Konflagration auf ein Minimum zu reduzieren, sich nun aber, auch wenn er selbst nach wie vor anders urteilt, mit der Tatsache abfindet, dass der Führer der unumstößlichen Gewissheit Ausdruck gegeben hat, dass der unvermeidliche deutsch-polnische Konflikt lokalisiert bleiben wird. Aufgrund meiner Unterhaltung mit Czarnöl glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu können, dass Czarnöl dem Duchai den tiefen Eindruck vermittelt haben wird, den er selbst von den Ausführungen des Führers zu dem Thema Lokalisierung empfangen hat. Der Führer habe nicht einer Profonde das sei zu schwach, sondern geradezu einer FÖI Ausdruck gegeben. Der Duchai vermag diese FÖI offenbar nicht zu teilen, stellt sie aber als feststehende Tatsache in seine Rechnung mit der Wirkung ein, dass er den Gedanken, von der Achsenseite her noch irgendwelche Anregungen zu zeitgewinnenden oder ausgleichenden Schritten zu geben, nicht mehr in Erwägung zieht. ADAP 7 Nummer 190, Stern der britische Geschäftsträger in Paris, Campbell, übersendet Lord Halifax einen Bericht des Militärattaches, in dem es heißt, dass General Gamelin zu Oberst P.E.T. Yvonne gesagt habe, dass soeben ein Bericht aus Rom eingetroffen wäre, dass Mussolini völlig bereit sei, eine Kehrtwendung zu machen und der König eindeutig die Position bezogen hätte, dass er sich in der gegenwärtigen Krise nicht auf die Seite Deutschlands schlagen wird. DBFP 7 Nummer 156, Sternbotschafter Lorraine berichtet Lord Halifax über die neuesten Informationen zur politischen Lage. Über seine Aussprache, die er am Abend mit dem Grafen Czarnöl hatte, sendet er Lord Halifax einen Bericht. DB Nummer 72, DB Nummer 73, Stern 280, 22 August 1939 schafft. Lorraine übermittelte Czarnöl am späten Abend den vollen Wortlaut der Botschaft an Hitler mit der Bitte um Geheimhaltung, da weder die französische Regierung sie kenne noch die Hitler wisse, dass die italienische Regierung informiert sei. Nach der Anmerkung Nummer 90 hierzu erhielt Frankreich doch eine Inhaltsangabe dieser Bot, Siebert, S 281, Sternkraft Czarnöl, langes Telefongespräch mit dem Duchai. Ohne Zweifel haben die Deutschen ein Meisterstück fertiggebracht. Die europäische Lage ist gänzlich umgestürzt. Werden Frankreich und England, die ihre achsenfeindliche Politik auf das Bündnis mit den Sowjets gründeten, noch auf die unbedingte Unterstützung der extremistischen Massen zählen können? Wird das Einkreisungssystem unter Mitwirkung der kleinen Staaten jetzt noch aufrechterhalten werden können, nachdem die Hauptstütze Moskau zusammengebrochen ist? Auf alle Fälle ist es jetzt nicht angebracht, vorschnelle Entschlüsse zu fassen. Zu warten und uns wenn möglich bereithalten, um auch unseren Teil an der Beute in Kroatien und Dalmatien einzuheimsen. Der Duchai hat die Armee für diesen Zweck unter dem Befehl von Graziani schon zusammengestellt. In den diplomatischen Kreisen herrscht infolge des russischen Ereignisses große Verwirrung. Die Demokraten versuchen im Allgemeinen, die Bedeutung der Sache zu verkleinern. Im Laufe des Abends sehe ich Percy Lorraine, der eine Antwort auf seinen Schritt vom Sonntag haben möchte. Meine Antwort ist unbestimmt, aber nicht ablehnend. Ich bestätige das Vorhandensein eines allgemeinen Friedenswunsches und die Bereitschaft des Duchai, sich bei Hitler für die Fortsetzung der Unterhandlungen zu verwenden. Stern Ansprache Adolf Hitlers an die Offiziere auf dem Obersalzberg am 22. August 1939. Am Dienstag 22. August 1939 fährt auf dem Berghof Auto um Auto vor. Dem Wagen entsteigen die höchsten Führer der Wehrmacht und ihre Chefs. Die hohen Offiziere sind alle in Zivil, denn sie wurden mit der Weisung dunkler Anzug und weißes Hemd zu Hitler befohlen. Weshalb sie hierher kommen mussten, wissen sie nicht, so heißt es in einer Schrift, die H.E. Leitner unter dem Titel »Das haben wir damals nicht gewusst« verfasste. Das ist natürlich Blödsinn, denn die zur Entgegennahme einer Erklärung Hitlers auf den Obersalzberg zusammengerufenen ca. 80-100 Offiziere waren alle in Uniform. Es waren die drei Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile, deren Stabschefs und der Chef der Seekriegsleitung. Ferner 281-22 August 1939 eine Reihe von Amtschefs und Abteilungschefs aus dem Oberkommando von Heer, Marine und Luftwaffe. Dann waren dabei die Oberbefehlshaber der Heeresgruppen, der Armeen und der entsprechenden Teile von Marine und Luftwaffe. Hitler hielt eine Ansprache, die durch eine Pause unterbrochen wurde. Diese Ansprache befasste sich mit der politischen Lage und es existiert kein offizielles Protokoll. Trotzdem gibt es von ihr drei verschiedene Niederschriften, die im Nürnberger Prozess eine laute Rolle als angebliche Schlüsseldokumente spielten. PS 798, 1014 gleich DB 74, hören wir darüber den Göttinger Professor H.G. Serafim, H.G. Serafim in der Abhandlung nach Kriegsprozesse und zeitgeschichtliche Forschung in der Festschrift für H. Kraus Mensch und Staat in Recht und Geschichte S 450 FF, von MIRN 3. Besprechung auf dem Obersalzberg am 22. August 1939. Für die Sitzung, die am 22. August 1939 auf dem Obersalzberg stattgefunden hat und den Inhalt der Rede Hitlers bei dieser Gelegenheit, stützt sich das Internationale Militärtribunal auf zwei Urkunden und erwähnt eine dritte am Rande. Es handelt sich um die Dokumente PS 798, PS 1014 und die von der Verteidigung des Großadmirals Redder vorgelegte Niederschrift des Generaladmirals Böhm, diese datiert vom 22. August 1939 abends. Dagegen fehlt den beiden PS-Dokumenten alles, was sie auch nur andeutungsweise als Urkunden oder gar amtliche Urkunden erscheinen lassen könnte. Vielmehr handelt es sich einfach um mehrere Blätter, die keinen Kopf, kein Datum, keine Unterschrift, kurz keinerlei Provenienznachweis haben, Blätter, die mit der Schreibmaschine beschrieben sind und angeblich den Text von Hitlers Rede allerdings in kurzer Zusammenfassung wiedergeben. Es gehört viel guter Wille dazu, mehr als einem Historiker aufzubringen erlaubt ist, um in diesen Dokumenten sorgfältig ausgearbeitete Niederschriften mit gleichsam amtlichem Charakter zu erblicken. Der Geschichtswissenschaftler, der sich mit solchen Urkunden auseinandersetzen muss, hat hierzu einen methodisch klar vorgezeichneten Weg. Er wird versuchen, da das Äußere der Dokumente nichts über ihre Herkunft verrät und sie nicht durch ihre Provenienz charakterisiert sind, durch Heranziehung von möglichst reichhaltigem Vergleichsmaterial den Inhalt der Niederschriften auf seinen Wahrheitsgehalt und damit den Wert der Dokumente zu prüfen. Da wir für die Sitzung am 22. August als Unterlage außer der datierten und unterschriebenen Aufzeichnung Böhm noch eine ganze Reihe von ausführlichen Zeugenaussagen von Teil 9 besitzen, können wir im Folgenden die notwendige Untersuchung vornehmen. Die ungezeichneten Dokumente tragen die Überschriften: Aussprache des Führers vor dem Oberbefehlshaber am 22. August 1939, PS 798, und zweite Ansprache des Führers am 22. August 1939, PS 1014. Es ist richtig, dass Hitler seine Ansprache in zwei Teilen gehalten hat, zwischen die ein gemeinsames Frühstück auf der Terrasse des Berghofes eingeschoben war. Es ergibt sich also, dass die beiden 282-22 August 1939 PS-Dokumente zusammen die ganze Rede wiedergeben, wir also durch die drei Dokumente nur zwei Fassungen der Hitler-Rede besitzen. Vergleicht man die beiden ungezeichneten Niederschriften weiter miteinander, so fällt auf, dass sie die Rede in der Ich-Form wiedergeben. Da es sich nicht um Hitlers Konzept handeln kann, das wäre in den Typen der Führermaschine geschrieben, liegt die Vermutung nahe, dass die Dokumente PS 798 und PS 1014 von dem gleichen Verfasser stammen. Dafür spricht auch die Ähnlichkeit der Diktion. Unterstellt man diese Annahme als wahr, dann würde automatisch den beiden Urkunden der gleiche Wert beizumessen sein. Wir können uns also darauf beschränken, die PS-Fassung mit der böhmischen Niederschrift und den Zeugenaussagen zu vergleichen. Generaladmiral Böhm hat in einer eidesstattlichen Erklärung vom 13. Juni 1946 zu der ihm vorgelegten PS-Fassung Stellung genommen. Er fasste seine Stellungnahme wie folgt zusammen: Der Vergleich meiner Aufzeichnungen mit den Dokumenten Nummer 798 PS und 1014 PS lässt mich beide als ungenau und oberflächlich geführt beurteilen. Ich bin ferner der Ansicht, dass einzelne besonders belastende Stellen nachträgliche Zusätze darstellen oder Irrtümer sind, die darauf beruhen, dass die Aufzeichnungen nicht sofort, sondern erst nach Ablauf einer gewissen Frist erfolgten. Diese Auffassung hat er durch Gegenüberstellung einer ganzen Reihe von Stellen seiner Niederschrift mit der PS-Fassung begründet. So etwa sei der Satz in PS 798, danach werden wir militärische Einzelheiten besprechen, nicht gesagt worden. Es seien ja auch diese nicht Gegenstand der Ansprache gewesen. Ferner wendet sich Böhm gegen die in der PS-Fassung gebrauchten Formulierungen hinsichtlich Hitlers Stellung zu einer Auseinandersetzung mit dem Westen. Während diese Hitlers Angriffswillen zu zeigen scheinen, zum Beispiel: Ich fasste den Entschluss bereits im Frühjahr, dachte aber, dass ich mich zunächst in einigen Jahren gegen den Westen wenden würde und dann erst gegen den Osten, oder ich wollte zunächst mit Polen ein tragbares Verhältnis herstellen, um zunächst gegen den Westen zu kämpfen, betont Böhm, dass eine Redewendung, die eine Angriffsabsicht gegen die Westmächte ausgedrückt hätte, auf keinen Fall gebraucht worden sei. Weiter sei der Satz: Meine bisherige polnische Politik stand im Gegensatz zu der Auffassung des Volkes nicht gesprochen worden. Ebenso wenig sei der Satz gebraucht worden: Unsere Gegner sind kleine Würmchen. Ich sah sie in München als letztes Beispiel für PS 798 sei jener Ausspruch behandelt, der von dem ungenannten Schreiber Hitler in den Mund gelegt worden ist und der sich in fast allen Veröffentlichungen der Nachkriegszeit wiederfindet: Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Diesen Satz bezeichnet Böhm als glatte Erfindung, insbesondere das Wort Schweinehund. In ähnlicher Weise setzt sich Böhm mit PS 1014 auseinander. So wendet er sich etwa gegen die Worte: Vernichtung Polens im Vordergrund. Ziel ist Beseitigung 283-22 August 1939 der lebendigen Kräfte, nicht die Erreichung einer bestimmten Linie, und schreibt: Es ist nie von der Vernichtung Polens oder die Beseitigung der lebendigen Kräfte des polnischen Volkes als solchem gesprochen worden, sondern stets nur von dem Zerbrechen der militärischen Kräfte, oder er nimmt zu den Worten Herzverschließen gegen Mitleid brutales Vorgehen wie folgt Stellung: Es ist nie in der Rede Hitlers ein brutales Vorgehen gefordert worden. Die Aufforderung zur Härte bezog sich im Wortlaut und Sinn auf die Führung des Kampfes ebenso gegen die feindliche Wehrmacht, wie im Einsatz der eigenen Truppe zur schnelleren Beendigung des Konfliktes. Diese beiden Auffassungen, die des unbekannten Verfassers der PS-Fassung und des Generaladmirals Böhm, stehen sich gegenüber, ohne dass man sich ohne weiteres für die eine oder andere entscheiden kann. Man muss nur als Historiker die eine Folgerung daraus ziehen, dass durch Herbeischaffung weiteren Materials die Frage geklärt werden muss. Ohne diese würde er, streng genommen, die Benutzung der Urkunden ablehnen müssen. Wir haben, um die notwendige Klarheit zu gewinnen, die große Zahl der Aussagen, die von Teilnehmern an dieser Besprechung unter Eid gemacht worden sind, durchgesehen. Keine einzige bestätigt etwa den Eindruck Schweinehund, aber viele sprechen sich sehr deutlich für die Version von Böhm inhaltlich aus. Etwa Heide, wenn er zum Schluss seiner diesbezüglichen Aussage ausführt: Die Besprechung endete damit, dass Hitler sagte, Polen ist isoliert, die Verhandlungen gehen weiter, und dann den Eindruck schildert, den er nach der Rede aus GI sprechen rundstellt, Brauchitschua über deren Auffassung der Ansprache GI gewonnen habe: Hier herrschte der Eindruck vor, der berühmte Nervenkrieg wird fortgesetzt in der günstigen Situation, die die Isolierung Polens geschaffen hat, ein Entschluss ist nicht gefallen. Feldmarschall V. Lebhardt auf die Frage, ob Hitler auf dem Obersalzberg seinen Entschluss bekannt gegeben habe, Polen anzugreifen, geantwortet: Nein, im Gegenteil, und auf die Frage der angekündigten Aggression gegen Westen: Was? Wir? Wir hätten zuerst den Westen angreifen sollen. Davon weiß ich nichts. Und er hat nach Zitierung aus der PS-Fassung über Hitlers Planung, die wir oben anführten, erklärt, davon wisse er nichts. Es würde zu weit führen, wollten wir diese Aussagen hier alle abdrucken. Es sei nur hingewiesen darauf, dass etwa Generaladmiral Schniewind die gleichen Aussagen zu den genannten Punkten gemacht hat. Die Auffassung der Generale kommt wohl am klarsten in der Aussage des Feldmarschalls von Küchler zum Ausdruck. Es kam ferner hinzu, dass, wie schon der Generaloberst Heider gesagt hat, diese Besprechung in vollständiger Öffentlichkeit stattfand, dass die Teilnehmer mit Flugzeugen, meistens mit Flugzeugen in Salzburg über München eintrafen, ganz öffentlich mit dem Auto in Uniform zum Obersalzberg hin und zurückfuhren durch eine Gegend im August, wo großer Fremdenverkehr herrschte. Ich hielt also die ganze Sache für einen großen Bluff. 284-22 August 1939 im gleichen Sinne sagte Admiral Schulte-Mönting aus, der mit vielen Teilnehmern an der Sitzung gesprochen hat. Wir wollen ihn als letzten hier zitieren: Die Eindrücke dieser Herren waren durchaus verschieden gelagert, ein Teil sehr kritisch und ein Teil sehr interessiert, ich möchte sagen besorgt, über die Darlegung der politischen Lage. Man hatte den Eindruck, dass die Dinge mit Polen sich in irgendeiner Form zuspitzen müssten, ich möchte sagen, die dunklen Schatten für die Zukunft zeichneten sich damals bereits ab. Ein Teil erblickte darin auch, ich möchte sagen demonstrativ gehaltenen großen Versammlung von Befehlshabern vor aller Öffentlichkeit eine Demonstration, weil es ja bekannt war, dass Hitler sogenannte Kriegsvorbereitungen als politisches Druckmittel sehr gern gebrauchte. Infolgedessen glaubte ein Teil auch, den Schwerpunkt dieses Zwecks der Ansprache für von einem bevorstehenden Kriege wurde damals in den Lagern zu müssen. Kreisen der Marine überhaupt nicht gesprochen, vor allen Dingen nicht bei den Frontbefehlshabern, die ja auch wussten, dass wir in keiner Weise zum Kriege gerüstet waren. Aus diesen Aussagen ergibt sich eines ohne Zweifel: Eine solche Situation, wie sie der ungenannte Verfasser der PS-Fassung andeutet, indem er Hitler die Hoffnung aussprechen lässt, es möge ihm keiner mehr einen Vermittlungsvorschlag machen, damit er Polen angreifen könne, kann nicht vorgelegen haben. Denn in diesem Fall wären alle aufgeführten Aussagen, und sie ließen sich um viele weitere des gleichen Inhalts vermehren, völlig unsinnig. Nimmt man noch dazu, dass die Tendenz des Ausdruckes der ungezeichneten Dokumente unverkennbar ist und nicht gerade für die Sachlichkeit des Verfassers spricht, dann bleibt nur der Schluss übrig, dass die PS-Urkunden als dubiöse Quelle anzusprechen sind und, da ja anderes Material reichlich vorhanden ist, als Unterlage für die Geschichtsdarstellung ausgeschieden werden sollten. Die Rede in der Fassung des Generaladmirals Böhm ist im DB Nummer 74b enthalten. Frau A.V. Ribbentrop unterzieht diese Rede in ihrem Buche Verschwörung gegen den Frieden, S420-427, einer sorgfältigen politischen Analyse. Die Fassung der Rede Hitlers, die in Nürnberg als Dokument L3 bezeichnet und schon am 24. August 1939 den Engländern zugespielt wurde, ist in dem Kapitel Die Geschehnisse im Hintergründe behandelt. DB Nummer 75, Großadmiral Redder schreibt noch in seinen Erinnerungen: Ich sprach gleich nach der Rede mit dem Chef des Stabes der Seekriegsleitung, Admiral Schniewind, der ebenfalls der Versammlung beigewohnt hatte. Beide hatten wir Bedenken, ob Hitler die Einstellung der englischen Regierung richtig einschätzte und ob England bei einem bewaffneten Konflikt mit Polen wirklich nachgeben bereit sei. Ich bin darum nochmals nach dieser Ansprache zu Hitler gegangen, um ihn zu warnen. Aber Hitler hat mir auch dieses Mal erneut versichert, dass er die Schwierigkeiten ohne Krieg auf politischem Wege beseitigen werde zum Redu 2S166F 285 Mittwoch, den 23. August 1939. Zwei deutsche Verkehrsflugzeuge wurden bei Danzig von polnischer Flak und Kriegsschiffen beschossen. In Ostoberschlesien trafen die polnischen Militärbehörden fieberhafte Kriegsvorbereitungen und Befestigungsmaßnahmen. Fast sämtliche Zufahrtsstraßen zu den Grenzen wurden gesperrt und die wichtigen Landstraßen mit Straßensperren und Tankfallen versehen. Sämtliche Brücken, Unterführungen und Straßenübergänge wurden unterminiert. DWB 2 Nummer 435, DNBV 23.08.1939, Stern. Der deutsche Geschäftsträger teilte dem Auswärtigen Amt mit, dass die Nachricht von dem bevorstehenden Abschluss eines Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und der Sowjetunion größtes Aufsehen in Warschau hervorgerufen habe. Die polnische Presse versuche zwar, die Bedeutung des Ereignisses zu bagatellisieren, und Äußerungen maßgebender Beamter des polnischen Außenministeriums zeigten, dass man sich durch den neuen Erfolg der deutschen Außenpolitik nicht aus der Ruhe bringen lassen wolle. Adab 7S195, Stern. Der Kabinettschef des polnischen Außenministers, Graf Lubienski, meinte hochmütig, dieser Pakt ändert nicht im geringsten die Situation. Szymbik, S489, Stern. Der Danziger Senat fasste den Beschluss, den Gauleiter Förster zum Staatsoberhaupt der freien Stadt Danzig zu erklären. Adab 7 Nummer 224, Stern. Vizekonsul V. Krollmann, Danzig, telefoniert dem Auswärtigen Amt, die danzig-polnischen Verhandlungen über die Zollinspektorenfrage werden heute Nachmittag fortgesetzt. Der Danziger Vertreter wird hierbei die Forderung stellen, dass sofort 50 polnische Zollinspektoren zurückgezogen werden. Er erwartet, dass die Polen diese Forderung ablehnen werden. Die Verhandlungen sollen dann gegen 6 Uhr aus polnischem Verschulden für gescheitert erklärt werden. Adab 7 Nummer 197, Stern. 286-23 August 1939, Botschafter Kenner RD telegrafiert an Lord Halifax, dass ihn Außenminister Beat heute unterrichtete, dass angesichts deutscher Truppenbewegungen gegen die polnische Grenze, die sich auf über 30 Divisionen belaufen, und der allgemeinen Haltung der deutschen Regierung die polnische Regierung es als notwendig empfunden hat, sehr ernste militärische Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich Mobilisierung von praktisch 2/3 der polnischen Armee. Stern, DBFP 7 Nummer 227, Ministerpräsident Daladier rief für 18 Uhr einen Kriegsrat mit den höchsten Militärs der französischen Armee zusammen. Außenminister Barnett berichtet, Barnett, S-263 FF, darüber, als ich in diese denkwürdige Versammlung kam, traf ich mit General de Kemps, dem Direktor des Militärkabinetts, einem Offizier von hoher Befähigung, zusammen. Ich verbarg ihm nicht, dass wir in einer so ernsten Stunde von General Gamelin eine Antwort erwarteten, ob die französische Armee fähig sei, die deutsche zu schlagen. General de Kemps gab mir zur Antwort, ich verstehe sehr wohl Ihren Standpunkt. Doch werden Sie schwerlich eine klare Antwort von General Gamelin bekommen. Denn in den spitzfindigen Berichten, die er an Ministerpräsident Daladier schickt, trifft man auf für und wieder, auf schwarz und weiß, doch nie auf eine feste Haltung. Er ist wie der Aal, der stets durch die Maschen schlüpft. Der Ministerpräsident saß an seinem Schreibtisch, wir alle saßen im Kreis vor ihm. Er überließ das Wort ganz seinen Mitarbeitern und sagte nur wenig, darauf hinweisend, dass die Versammlung auf Ersuchen des Außenministers stattfinde. Er fügte hinzu, dass wir seiner Meinung nach auf 3 bestimmte Fragen eine Antwort erteilen sollten. Zunächst, kann Frankreich untätig dem Verschwinden Polens und Rumäniens oder einer dieser beiden Mächte von der europäischen Landkarte zu sehen? Über welche Mittel verfügt es, um hier Widerstand zu leisten? Und welche Maßnahmen schließlich gilt es im gegenwärtigen Augenblick zu ergreifen? Ich begann mit der Schilderung der äußerst kritisch gewordenen internationalen Lage. Ich sagte, der deutsch-russische Pakt verändert vollkommen das Kräftegleichgewicht. Polen kann künftig keine Stütze mehr bei Sowjetrussland finden. Wir hatten gedacht, die Sowjetunion werde Polen wenigstens mit ihrer Luftwaffe zu Hilfe kommen und Kriegsmaterial und Rohstoffe liefern. Diese Hoffnung muss aufgegeben werden, vielleicht ist sogar noch etwas Schlimmeres zu befürchten, ein deutsch-russisches Einvernehmen über Polen. Was Rumänien betrifft, so wird es gezwungen sein, Deutschland alles zu liefern, dessen es bedarf, besonders Petroleum. Die Türkei, die nicht mehr durch die UdSSR unterstützt wird, wird künftig nur dann an einem Krieg teilnehmen, wenn unmittelbar eine Balkanmacht angegriffen wird. Großbritannien hingegen wird ganz auf Frankreichs Seite sein. Seine Wiederaufrüstung zu Lande steckt aber erst in den Anfängen. Über die Absichten 287-23 August 1939 der deutschen Regierung ist keinerlei Illusion erlaubt. Sie blufft nicht. Sie ist entschlossen, Danzig und besonders den Korridor wieder an Sidi zu nehmen, auch dann, wenn hieraus ein allgemeiner Krieg entstehen sollte. Das sind die Tatsachen. Warschaus Weigerung, trotz wiederholter Aufforderungen von unserer Seite, die russischen Truppen durch polnisches Gebiet marschieren zu lassen, ist der Grund, den die Sowjetunion ins Feld führt, um die Verhandlungen mit uns abzubrechen. Wie haben wir uns zu verhalten? Sollen wir blind unser Bündnis mit Polen durchführen? Ist es im Gegenteil besser, Warschau zu einem Vergleich zu bewegen? Wir könnten auf diese Weise Zeit gewinnen, um unsere Aufrüstung zu vervollkommnen, unsere Militärmacht zu vergrößern und unsere diplomatische Stellung zu verbessern. So wäre ein wirksamer Widerstand gegen Deutschland möglich, wenn es sich später gegen Frankreich wenden sollte, um uns anzugreifen. Ein Vergleich jedoch kann leicht das französisch-polnische Bündnis schwächen. Dieses Bündnis ist aber stets als wesentlich für die Verteidigung Frankreichs angesehen worden. Ist diese Auffassung immer noch diejenige des französischen Generalstabes? General Gamelin antwortete hierauf: Es ist sehr wichtig, dass Italien neutral so mehr als keine entscheidende militärische Operation gegen bleibt, Italien über die Alpenpässe durchgeführt werden kann, wenn der Winter naht. Admiral Dalla pflichtete General Gamelin lebhaft bei. Ich gab zur Antwort, dass unsere Diplomatie weiter bemüht sei, die italienische Neutralität, die das Oberkommando wünsche, bestehen zu lassen. Schließlich kam ich auf meine erste Frage zurück: War trotz des Abfalls der Russen das polnische Bündnis weiter von einer erstklassigen militärischen Bedeutung für Frankreich? Und wie lange würden die polnischen Streitkräfte gegen Deutschland aushalten können? Anschließend begann die Diskussion über die drei vom Ministerpräsidenten dargelegten Punkte. General Gamelin erklärte, die Polnisti-Armee werde der deutschen ehrenhaft Widerstand leisten. Kälte und schlechtes Wetter würden die Feindseligkeiten schnell zum Stehen bringen, so dass die Schlacht im Frühjahr 1940 im Osten noch weitergehen werde. In diesem Augenblick sei die französische Armee durch zahlreiche britische Divisionen verstärkt, die auf dem Festland gelandet werden würden. Was nun meine erste Frage, ist es nicht im militärischen Interesse Frankreichs, sein Bündnis mit Polen einer Überprüfung zu unterziehen und die gewonnene Zeit zu nutzen, um in Eile die Rüstungen zu vermehren? Betraf, antwortete der Ausschuss für Landesverteidigung mit einem entschiedenen Nein. Anschließend prüfte man den zweiten Punkt: Ermöglicht der Stand unseres Heeres, unserer Flotte und unserer Luftwaffe die Einhaltung unserer Verpflichtungen gegenüber Polen? Ja, war die vorbehaltlose Antwort General Gamelins und Admiral Dalans. Und Luftfahrtminister Gilles Chambre wies anschließend darauf hin, dass seit einem Jahr die Luftwaffe in großer Entwicklung sei. Ihr Zustand brauche in Zukunft nicht mehr auf den Beschlüssen der Regierung zu lasten, wie dies noch in München im September 1938 der Fall gewesen sei. Die mit 288-23 August 1939 Gilles Chambre anwesenden Generale Wuillemin und Ctu, die Chefs des Generalstabs der Luftwaffe, äußerten keinerlei Vorbehalte zu den Erklärungen ihres Ministers. Der Hauptteil der Konferenz war beendet. Nach einem Meinungsaustausch über die Luftabwehr ging man zur dritten Frage über, nämlich, welche Maßnahmen zu ergreifen seien. Man kam zu dem Beschluss, die Zusammenziehung unserer Armee möglichst zu beschleunigen, ehe die Feindseligkeiten ausbrechen. Stern das französische Ministerpräsidium verlautbart am späten Abend, die Regierung habe aufgrund der internationalen Lage beschlossen, die bereits getroffenen militärischen Maßnahmen durch Einberufung eines weiteren Kontingents von Reservisten zu vervollständigen. Die deutsche Botschaft in Paris berichtet, dass die Auslandspresse dringend ersucht worden sei, keine Meldung, auch nicht vertraulich, an ihre Redaktionen über die in Gang befindliche Mobilmachung zu bringen. Es sei der Eindruck des Vertrauensmannes, dass man sich in maßgebenden Kreisen noch nicht klar darüber sei, ob bei jetziger strategischer Lage und Stärke Deutschlands, England und Frankreich stark genug wären, gegen Deutschland militärisch einzugreifen. Die Erkenntnis, dass die Großmachtstellung Englands und Frankreichs bei weiterem deutschen Vordringen bedroht sei, dränge zu einer kriegerischen, Adab 7S194, Entscheidung. Stern Lord Halifax bringt in einem Telegramm an Botschafter Ken ARD zum Ausdruck, dass der Bericht von Lorraine über seine Aussprache mit Charnel die Auffassung bestätige, dass es wichtig sei, dass die polnische Regierung eine Anstrengung machen sollte, direkten Kontakt mit der deutschen Regierung wiederherzustellen. Ken ARD soll versuchen, mit dem Außenminister Beck über diesen Punkt zu sprechen und ihn zu drängen, einen sofortigen Vorstoß zu unternehmen, um zu sehen, wie ein solcher Vorstoß interpretiert werden würde. DBFP 7 Nummer 170, Sternbotschafter Ken ARD gibt an Lord Halifax einen Bericht des Militärattaches durch Übernachrichten, die er vom polnischen Generalstab über deutsche Truppenbewegungen bekommen habe. Wenn das gegenwärtige Ausmaß von Bewegung und Richtung beibehalten wird, so wird demnach geschätzt, dass sich die Gesamtzahl deutscher Truppen an der polnischen Grenze bis zum 25. oder 26. August folgende Zahlen nähern wird: 21 Infanterie und 13 mechanisierte Divisionen und eine Kavalleriebrigade. 289-23 August 1939 Polnischer Generalstab hält die obigen Truppenbewegungen für bedenklich und erwägt daher das Ergreifen weiterer militärischer Vorsichtsmaßnahmen. Herr Beck sagte mir heute, aufgrund geheimer Quellen hätte er Grund zu glauben, dass die deutschen Militärdienststellen die Stärke der polnischen Armee und der Rüstungserzeugung des zentralen Industriegebietes unterschätzen. Er könnte mir versichern, dass diese Erzeugung für alle Arten von Waffen weit größer ist als allgemein bekannt ist, und dass die Deutschen nur geringe Kenntnisse über die neuen Flugplätze hätten, die seit letztem April in vielen Teilen des Landes angelegt worden wären, DBFP 7 Nummer 197, Stern Lord Halifax berichtet an Botschafter Ken ARD, dass der polnische Botschafter heute bei ihm vorsprach und äußerte, dass der polnischen Regierung im höchsten Grade an der Unterzeichnung des anglo-polnischen Vertrages zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelegen wäre. Er habe dem Botschafter gesagt, dass man hoffe, bald in Einklang zu kommen und er würde die Sache mit aller Eile behandeln. Der polnische Botschafter habe gemeint, es wäre möglich, dass Russland unter gewissen Umständen versucht sein könnte, einen wohlüberlegten Handel mit Deutschland einzugehen als Gegengabe für politische oder gar territoriale Vorteile auf Kosten Polens. Falls aber Frankreich und Großbritannien eine völlig feste Haltung bezögen, die Russland überzeugen würde, dass Deutschland bei irgendwelchen Anschlägen gegen Polen nicht ohne schweren Widerstand davonkommen würde, so dachte er, könnte Russland vielleicht ein gut Teil weniger unmoralisch sein und dürfte sich jeder solcher schamlosen Handlung enthalten. Botschafter im Verlauf seiner Unterhaltung ein- oder zweimal eine beiläufige an. Ich bemerkte, dass der Spielung auf die Möglichkeit einer Konferenz zwischen den Mächten oder irgendwelcher Verhandlungen machte. Ich ergriff diese Gelegenheit, den Botschafter mit jenen Anregungen bekannt zu machen, die wir der polnischen Regierung durch EU Exzellenz während der letzten zwei oder drei Tage per Telegram übermittelt hatten, des Inhalts, dass sie die Möglichkeit der Wiederherstellung direkten Kontaktes mit der deutschen Regierung erwägen möchte. Ich sagte dem Botschafter, dass ich es für wesentlich hielte, wenn dies getan werden sollte, dass dies sehr bald geschehen. Ich wiederholte dem Botschafter, dass wir Herrn Beck durch EU müsste Exzellenz hinsichtlich des Wunsches gesagt hatten, dass die polnische Regierung direkten Kontakt mit der deutschen Regierung wiederherstelle. Der Botschafter offensichtlich sehr skeptisch hinsichtlich des Wertes eines jeden derartigen Vorwahrgehens und sagte, dass er dächte, wir wären noch in der Technik des Nervenkrieges engagiert, der, wie er glaubte, wohl noch eine gewisse kleine Zeitspanne fortdauern dürfte. DBFP 7 Nummer 206, Stern 290, 23 August 1939. Botschafter Henderson wurde um 8 Uhr von Staatssekretär V. Weizsäcker benachrichtigt, dass er um 9.30 Uhr mit ihm nach Berchtesgaden fliegen würde, damit er Adolf Hitler sprechen und ihm den Brief des Premierministers Chamberlain übergeben könne. DB Nummer 76, Stern. Über den Inhalt der Gespräche gibt es 4 Berichte Hendersons an seine Regierung. DB Nummer 77, Stern. Das deutsche Protokoll ist vom Dolmetscher V. Lösch aufgezeichnet. DB Nummer 78, Stern. Am Nachmittag empfing Hitler Henderson nochmals und überreichte ihm die deutsche Antwort. DB Nummer 79, Stern. Staatssekretär V. Weizsäcker, der Botschafter Henderson nach Berchtesgaden begleitet hatte, sagte im Nürnberger Prozess aus, WSTRPR Fall 11, Prat BD 22, S7853F. Und zwar, dass diese Zusammenkunft mir eine lang erwünschte Gelegenheit gab, in Abwesenheit von Ribbentrop einmal mit Hitler zu sprechen. Es waren 2 oder 3 Gespräche innerhalb von 24 Stunden. Hitler rechnete mit der Möglichkeit, dass die Polen einlenkten, und ich redete ihm unbedingt zu, jede Handhabe zu ergreifen, die sich ihm bieten würde. Er war nicht ganz sicher, wie Mussolini sich in dem Konfliktfall verhalten würde. Ich sagte ihm, Mussolini werde nicht marschieren, und die Begründung dazu gab ich ihm auch stahlbackt. Das hatte ich nämlich bereits vernommen von dem italienischen Trotzbotschaftsrat Magistrati, einem Schwager von Czarnöl, und diese Begründung ähnelte sehr derjenigen der italienischen Stellungnahme vom Jahre 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Damals, wenn ich das kurz sagen darf, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, gab es den Dreierpakt Italien-Deutschland-Österreich, und Italien entzog sich damals seiner Bündnispflicht, indem es sagte, dass es in den Vorverhandlungen im Krieg nicht konsultiert worden sei, womit die Bündnispflichten entfallen. Stern Staatssekretär V. Weizsäcker behauptet in seinen Erinnerungen, dass er, nachdem Henderson aus dem Zimmer gewesen wäre, gemerkt habe, dass Hitlers Erregung 291-23 August 1939 eine vorbedachte, eine gespielte gewesen sei. Kaum hätte sich die Tür hinter dem Botschafter geschlossen, als Hitler sich lachend auf den Schenkel geklatscht und ihm gesagt habe, dieses Gespräch überlebt Chamberlain nicht, sein Kabinett wird heute Abend stürzen. Diese Behauptung ist nach dem Inhalt des Gespräches völlig unwahrscheinlich, abgesehen davon, dass V. Weizsäcker nach dem Protokoll gar nicht bei der Aussprache anwesend war und die Behauptung bei seiner eidlichen Vernehmung in Nürnberg nicht aufstellte. Henderson erwähnte in seinem großen Bericht, dass Hitler zu ihm gesagt habe, die Tschechen wären heute noch unabhängig, wenn England sie nicht in ihrer deutschfeindlichen Politik ermutigt hätte. Diese lapidare und wichtige Feststellung Hitlers entwertet Hogan durch einen fantasiereichen Kommentar, der nirgends die geringste Bestätigung findet. Im Hinblick auf den zweiten Punkt griff er, Henderson, nochmals die Prager Frage auf und wies, in seinem Bericht, betont auf eine neuerliche Äußerung Hitlers hin, dass, vom deutschen Standpunkt aus gesehen, keine Notwendigkeit bestanden habe, das Protektorat Böhmen-Mähren zu errichten, und dass dieses Regime das Augenblicksergebnis einer besonderen Krisensituation gewesen sei, von Weizsäcker, S252F. Henderson beabsichtigte damit, Halifax an den Gaffenkupferplan vom April 1939 zu erinnern, der die schwebenden Streitfragen mit Hilfe deutscher Zugeständnisse in Prag auf diplomatischem Wege geregelt wissen wollte. Auch dieser Gaffenkupferplan vom April war eine Konstruktion Hogans. Hogan S 640, Stern. Am Nachmittag sprach der englische Konservative William Cotton im Auswärtigen Amt vor und wollte mit Generalfeldmarschall Göring zusammengebracht werden. Er möchte diesem eine private Inkognito-Reise nach England nahelegen, wo er mit Halifax verhandeln solle. Er legte einen Brief vor, in dem ihm Lord Halifax in etwas kühlen Worten mitgeteilt hatte, er sei bereit, die genannte Persönlichkeit zu sehen, wenn sie nach England kommen sollte. Unterstaatssekretär Wörmann sagte ihm, dass derartige gut gemeinte Vermittlungsbemühungen nichts Neues seien und dass er sich keinerlei Erfolg davon versprechen könne. Überdies sei es doch offensichtlich, dass eine private Inkognito-Reise des Generalfeldmarschalls nach England ein Ding der Unmöglichkeit sei. Er habe ihm gesagt, dass alle diese Dinge nicht in Frage kämen, da Hitler ja ein offizielles Gespräch mit Henderson über die deutsch-englische Frage gehabt habe. Adab 7 Nummer 221, zugenen. Ich würde diesen unbedeutenden Vorgang überhaupt nicht erwähnt haben, wenn nicht Hogan, 649, Schlussfolgerungen daran geknüpft hätte, die in dem Angedokument nicht die allergeringste Grundlage finden. Völlig zu Unrecht bringt er auch den Besuch Cartans mit der Dalerus-Aktion in Verbindung, denn 292-23 August 1939 Göring hatte Dalerus bereits in Stockholm, nicht in Paris angerufen, als Cotton Wörmann besuchte. 650, Stern, Churchill, I, S 477, Churchill berichtet in seinen Memoiren, auf die Nachricht vom Abschluss des deutsch-sowjetisch-russischen Paktes hin traf die britische Regierung sofort Vorsichtsmaßnahmen. Es wurden Befehle für die Bereitschaft der Küstenverteidigung und der Fliegerabwehr ausgegeben, ebenso für den Schutz gefährdeter Punkte. Die Dominionregierungen und die Kolonien wurden telegrafisch benachrichtigt, dass es in sehr naher Zukunft erforderlich werden könnte, die letzten Vorsichtsmaßnahmen anzuordnen. Der Geheimsiegelbewahrer erhielt die Vollmacht, die Territorialorganisation auf Kriegsstärke zu bringen. Am 23. August ermächtigte das Kabinett die Admiralität, 25 Handelsschiffe zur Umwandlung in bewaffnete Hilfskreuzer zu requirieren und 35 Fischdampfer mit Astizesucheräten auszustatten. 6000 Reservisten wurden für die überseischen Garnisonen einberufen. Die Mobilisierung der Fliegerabwehr, der Radarstationen und der gesamten Fliegerabwehrtruppen wurde angeordnet. 24.000 Reservisten der Air Force und die ganzen Hilfstruppen der Luftstreitkräfte mit Einschluss der Sperrballongeschwader wurden einberufen. In allen Formationen der drei Waffengattungen wurden sämtliche Urlaubsbewilligungen aufgehoben. Die Admiralität erließ Warnungen an alle Handelsschiffe. Auch viele andere Maßnahmen wurden durchgeführt. Sternpräsident Roosevelt richtet an den König von Italien einen Appell, sich für die Erhaltung des Friedens einzusetzen. Gleichfalls gab der König der Belgier im Namen der Staatshäupter der Oslo-Mächtegruppe über den Rundfunk einen ähnlichen Appell bekannt. Da beide Appelle und deren Beantwortungen nichts über die bei solchen Gelegenheiten üblichen Phrasen hinausgehend Konkretes enthalten, wird auf deren Wiedergabe verzichtet. BBB Nummer 122, 123, 128, 129, 130, Stern. Hermann Göring rief nicht auf Weisung Hitlers, wie Tele, 343, behauptet den Schweden Dalerus an und bat ihn, sofort nach Berlin zu kommen, da sich die Lage verschlechtert habe und die Aussichten auf eine friedliche Lösung sehr viel schlechter geworden seien. Dalerus, S 49, er sagte über die Gründe, die ihn bewogen, am Vormittag Dalerus in Stockholm anzurufen und nach Berlin zu bitten, in Nürnberg, IMTX, S 547 F. 293-23 August 1939. Durch die Ausführungen des Führers an jenem 22. August auf dem Obersalzberg war es für mich klar, dass die Spannung auf das Äußerste gestiegen war. Der Führer hatte ausgeführt, dass er eine Lösung der Frage, wenn dies nicht diplomatisch möglich sei, nunmehr herbeiführen müsste. Ich habe mich damals, weil es eine reine Ansprache ohne Diskussion vor den höheren Offizieren der für den Fall eines Krieges in Frage kommenden Formationen war, als rangältester anwesender Offizier darauf beschränkt, zum Führer zum Schluss zu sagen, die Wehrmacht wird ihre Pflicht tun. Ganz selbstverständlich, wenn sie aufgerufen wird, hat sie ihre Pflicht zu tun. Gleichzeitig aber wollte ich die äußersten Anstrengungen machen, um in kürzester Frist, es handelte sich zunächst um Tage, ein bestimmtes Datum, der 25. oder 26., der zuerst vorgesehen war, wurde an diesem Tag noch nicht genannt, nunmehr noch einen Anlauf machen, um zu einer Verhandlung zu kommen und dem Führer sagen zu können, wenn eine solch erfolgreiche Verhandlung in Gang käme, dass hier noch Aussichten und Chancen einer diplomatisch-politischen Lösung bestehen würden. Deshalb der zeitliche Zusammenhang am 22. Nachmittags, die Ansprache des Führers und meine sofortige Reaktion, Dalerus aus Stockholm heranzuholen. Ich habe ihm selbstverständlich nicht gesagt, und das konnte ich auch als Deutscher einem Ausländer ja nichts sagen und schon ganz und gar nicht als Offizier, dass der Grund für mich in diesen eben ausgeführten Gründen lag. Man stellt ja die Dinge jetzt so dar, als ob es in Deutschland einen Begriff wie militärische geheime Dienstsache oder geheime Kommandosache oder geheime Reichssache in der deutschen Politik und im deutschen militärischen Leben gar nicht hätte geben dürfen, als ob wir verpflichtet gewesen seien, jeden militärischen und politischen Schritt immer vorher vielleicht der Auslandspresse bekannt zu geben. Ich verweise darauf, dass wir selbstverständlich hier dieselben Umgangsformen gehabt haben, wie sie in jedem anderen Land der Welt ihre Geltung besitzen. Doktor Stamme, wie kam es, dass Sie sich persönlich einschalteten und nicht die Verhandlungen über das Auswärtige Amt geführt wurden? Göring, mir war daran gelegen, soweit es irgend möglich sein könnte, Audi diese Frage auf friedlichem Wege zu lösen. Die Arbeit des Auswärtigen Amtes ist eine offizielle. Hier wurde sowieso gearbeitet und zwar nach den Richtlinien des Führers. Meinen Einfluss konnte ich ja nur auf einem möglichst unmittelbaren und nicht ausgesprochen offiziellen Wege durchführen, denn für den offiziellen Weg hatte ich ja dem Ausland gegenüber nicht die offizielle Stellung eines Außenministers. Und ich war mir in diesem Augenblick klar darüber, dass es hier nicht auf Formalitäten ankommt, sondern auf die praktischste und rascheste Möglichkeit, irgendetwas zu erreichen. Wollte ich aber auf den Führer einwirken, so war mir das nur möglich, wenn ich etwas in der Hand hatte, das heißt, ihm sagen konnte, ich führe hier, ohne Sie und Ihre Reichspolitik festzulegen, auf eigene Verantwortung, aber doch mit Ihrer Kenntnis Verhandlungen, um unter 294 Umständen hier eine Atmosphäre zu schaffen, die dann die offiziellen Verhandlungen in der Richtung einer friedlichen Lösung erleichtern kann. Außerdem geht das rascher. Doktor Stamme, war es auch der englischen Regierung klar, dass es sich um einen persönlichen Schritt von Ihnen handelte, der neben den offiziellen diplomatischen Verhandlungen lief? Göring, es musste ihr aus der ganzen Aktion klar sein, dass es sich hier um einen inoffiziellen Weg gehandelt hat, der nur an ein oder zwei Stellen mit den offiziellen Verhandlungen gekoppelt wurde bzw. sich überschnitt. Bei diesen ganzen Verhandlungen hat es sich nicht darum gehandelt, von meiner Seite aus Polen zu isolieren und England draußen zu halten, sondern es hat sich darum gehandelt, nachdem nun die Frage Korridor und Danzig auf der Plattform war, sie möglichst wieder im Sinne einer Münchener Lösung friedlich zu erledigen. Das war mein Bestreben bis zum letzten Augenblick. Wenn es sich nur um eine Ausschaltung Englands gehandelt haben würde, dann hätte erstens die englische Diplomatie das sofort erkennen müssen, dazu ist sie ja geschult genug. Sie ist aber auf diese Verhandlungen eingegangen. Und zweitens hätte ich dann voraussichtlich eine total andere Taktik angewendet. Es ist nicht so, dass ich jetzt rückschauend Dinge konstruiere, sondern ich sage das, was damals tatsächlich in diesem Augenblick geschah, gedacht und von mir gewollt war. Die Darstellung des Zeugen Dalerus in seinem Buche und heute über seine Besprechungen mit dem Führer, sie haben sich keineswegs so abgespielt, sie sind etwas subjektiv aufgefasst, denn der Führer hätte sich eine solche Unterhaltung voraussichtlich nicht lange angehört. Stern: Der britische Geschäftsträger Campbell berichtet Lord Halifax, dass Ministerpräsident Daladier ihm heute gesagt habe, er dächte, Hitler würde in zwei oder drei Tagen in Polen einmarschieren. Er sprach in den stärksten Ausdrücken von der Narrheit der Polen, sich zu weigern, russische Truppen einzulassen. Er schickte weitere Anweisungen an den französischen Botschafter in Warschau, die polnische Regierung zu überreden und er würde auch in kurzem sehr deutlich mit dem hiesigen polnischen Botschafter reden. Er verdammte heftig die russische Doppelzüngigkeit, aber sagte, es würde ein Fehler sein, die Militärmissionen zurückzuziehen. Er hätte noch keinen Bericht des Botschafters in Moskau zur russischen Antwort auf die Vorstellungen der französischen Regierung bekommen. Campbell sagte Daladier, dass die Antwort Molotows auf die Vorstellungen von Sir Wesitz äußerst unbefriedigend in Ton und Substanz gewesen wären. Daladier habe bestätigt, dass nach seiner Ansicht nichts getan werden sollte, Italien zu Feindseligkeiten zu zwingen, unter der Annahme, dass es neutral bliebe. Daladier habe auch die Möglichkeit der Anregung einer allgemeinen Konferenz durch den Präsidenten 295-23 August 1939 der USA diskutiert, schien aber über den praktischen Nutzen eines solchen Vorschlages Zweifel zu haben. Ich entnahm jedoch, dass er empfand, dass es nur eine Antwort geben könnte, falls ein solcher Vorschlag gemacht würde, DBFP 7 Nummer 201, Stern. In einem weiteren Schreiben an Lord Halifax berichtet er über seine Aussprache mit dem Botschafter der Vereinigten Staaten. Dieser habe ihm erzählt, er hätte eine Information erhalten, dass Sir Neville Henderson mit einer Botschaft an Herrn Hitler beauftragt worden wäre, die einen Vier-Punkte-Plan einer Regelung der deutsch-polnischen Frage enthielte, und dass die Andeutung dahin ginge, dass dieser Plan auf einen Rückzug seitens SMR und ein neues München hinausliefe. Er wäre in Verbindung mit dem Assistenten des Staatssekretärs in Washington, der ihm in Kürze eine Anregung zuleiten würde. Er wüsste nicht, welcher Art diese Anregung sein würde, aber er wünschte jeden Schritt der Regierung der USA zu verhindern, der irgendein Vorgehen durchkreuzen könnte, das SMR eingeleitet hätte. Herr Bulitete hatte keine Vorstellung von irgendeinem Vorgehen, das der Präsident beabsichtigen könnte. Er erwähnte ihm gegenüber Herrn Daladiers Bemerkungen über eine allgemeine Konferenz, aber er drückte ernste Zweifel an dem Nutzen, er empfände, dass die Militärmissionen selbst um einer solchen Anregung aus dem Preis der Demütigung so lange wie möglich in Moskau gelassen werden sollten, um der Möglichkeit willen, dass in den finanziellen Verhandlungen zwischen den Russen und den Deutschen Differenzen auftauchen könnten. Herr Bulitete sagte, dass er überzeugt wäre, dass die französische Meinung, die parlamentarische sowohl als auch die öffentliche, absolut wäre in ihrer Absicht, der Aggression zu widerstehen. DBFP 7 Nummer 202, Stern. Nach einer Unterhaltung, die der amerikanische Botschafter Kennedy mit Sir Horace Wilson, dem Vertreter Chamberlains, hatte, telefonierte er dem State Department: Die Briten wünschen eines und nur eines von uns, dass wir Druck auf die Polen ausüben sollten. Sie fühlten, dass sie, nachdem sie ihre Verpflichtungen eingegangen sind, nichts in dieser Hinsicht tun könnten, dass wir hingegen etwas tun könnten. Präsident Roosevelt wies dieses Ansinnen scharf zurück. Weiter berichtete Kennedy, er, Chamberlain, sagt, dass es die Nutzlosigkeit aller Bemühungen wäre, die so schrecklich sei. Sie können die Polen schließlich nicht retten, sie können nur einen Vergeltungskrieg durchführen, der die ZER-Störung ganz Europas zur Folge haben wird. Nach A.J.P. Thiele, die Ursprünge des Zwei Weltkrieges, S-348, Stern 296, 23 August 1939. Am späten Abend stimmte Außenminister Beck nach langen Erörterungen voll gender gewundenen Formel bezüglich des russischen Durchmarschrechts zu. General Domenze wird ermächtigt, zu erklären, wir haben die Gewissheit erlangt, dass im Falle einer gemeinsamen Aktion gegen eine deutsche Aggression eine Zusammenarbeit zwischen Polen und der UdSSR unter technischen Bedingungen, die später festgelegt werden sollen, nicht ausgeschlossen ist. Der französische und britische Generalstab sind der Ansicht, dass alle Hypothesen einer solchen Zusammenarbeit sofort geprüft werden sollten. Der Bittesheer-Botshafter konnte Beck zu keinem größeren Zugeständnis bewegen, obwohl er die Gefahr eines deutsch-russischen Abkommens über eine Teilung, DBFP 7 Nummer 176, Polens andeutete. Sternwahrheitswidrig teilt Außenminister Barnett dem Bittesheer-Geschäftsträger in Paris mit, dass Polen dem Einmarsch russischer Truppen zugestimmt habe. Er erbittet die Übermittlung dringlicher Informationen an den Chef der Bittesheer-Militärmission, damit diese gleich wie die französische vorgehe. Obwohl die Briten diese Unwahrheit erkennen, veranlassen sie Admiral Drax, den Chef ihrer Mission, Freund, 3S-124, sich den Erklärungen des Generals Domenze in Sedusha lesen. Sternaußenminister Molotow wiederholte in einer Unterredung mit dem Bittesheer-Botshafter die sowjetischen Vorwürfe, dass die Vertreter der Westmäte mit leeren Händen nach Moskau gekommen seien und völlig unvorbereitet waren, um die Hauptfrage, das russische Durchmarschgebiet zu besprechen. Deshalb sei die russische Regierung zur Überzeugung gekommen, dass mit ihr nur ein Spiel getrieben würde und hätte deshalb das deutsche Angebot angenommen. DBFP 7 Nummer 163, Stern. Der Reichsaußenminister war um die Mittagszeit in Moskau angekommen und begab sie in die frühere österreichische Botschaft, wo er und seine Delegation unter GEB erwartet wurden. Am späten Nachmittag wurde er mit Botshafter V.D. Schulenburg im Kreml von Stalin und seinem Außenminister Molotow empfangen. Zum Abendessen der deutschen Botshaft werden die Verhandlungen unterbrochen. Ribbentrop berichtet seiner Delegation, dass die Verhandlungen gut stünden, dass aber eine Rückfrage bei Hitler erforderlich sei. Er lässt diesem Vollstandes Telegramm zugehen, bitte sofort dem Führer zu melden, dass soeben erste dreistündige Besprechung mit Stalin und Molotow beendet. Bei Besprechung, die im Übrigen durchaus positiv in unserem Sinne verlief, hat sie herausgestellt, dass 297-23 August 1939 entscheidender Punkt für Endergebnisanspruch der Russen ist, die Häfen Libau und Windau als ihre Interessensphären von uns anerkannt zu sehen. Ich wäre dankbar für Bestätigung noch vor 20 Uhr deutscher Zeit, das Führer hiermit einverstanden. Vorgesehen ist Unterzeichnung eines geheimen Protokolls über Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphären im gesamten Ostgebiet, wozu ich mich grundsätzlich bereit erklärte, ADAP 7S184-185, nach kurzer Zeit schon erfolgte hierauf die telefonische Antwort, ja, einverstanden, ADAP 7 Nummer 210, es ist unverständlich, dass Hogan dieser wirklichen Antwort noch den Satz hinzusetzte, das Deutsche Reich werde sich dem Vormarsch des Kommunismus nach Westen nicht widersetzen. Die Einräumung einer Interessensphäre bedeutete noch keine Genehmigung eines einseitigen Vormarsches ohne Zustimmung des betroffenen Landes. Hogan, S-622, Stern. Nach Eingang der Antwort fährt V. Ribbentrop mit seinen Herren zum Kreml, wo ihnen ein Imbiss gereicht wird und die verschiedensten Trinksprüche ausgewechselt werden. Nach Unterzeichnung des Paktes mit seinem Zusatzprotokoll kehrt die deutsche Delegation gegen 4 Uhr in ihre Unterkunft zurück. Protokoll der Verhandlungen, DB Nummer 80, Text des deutsch-russischen Nichtangriffsvertrages mit Zusatzprotokoll, DB Nummer 81, Stern. Im Nürnberger Prozess sagte V. Ribbentrop über den deutsch-russischen Vertrag und das geheime Zusatzprotokoll aus, IMTBDXS-303F. Von RIBBINTR ob, das Resultat war erstens der beiderseitige Wille, in beiden Ländern die Beziehungen auf eine völlig neue Basis zu stellen. Dies sollte zum Ausdruck kommen in einem Nichtangriffspakt. Zweitens sollten die Interessensphären der beiden Länder abgegrenzt werden, was ebenfalls geschah, und zwar durch ein geheimes Zusatzprotokoll. Dr. Horn, für welchen Fall war dieses geheime Zusatzprotokoll abgeschlossen worden, und was beinhaltete es, und welches waren die politischen Grundlagen? Von RIBBINTR ob, ich möchte da Folgendes vorausschicken, es ist bereits hier verschiedentlich über dieses geheime Protokoll gesprochen worden. Ich habe damals in den Verhandlungen mit Stalin und Molotow sehr offen gesprochen, genauso wie die russischen Herren auch sehr offen mit mir sprachen. Ich habe den Wunsch Adolf Hitlers geschildert, dass die beiden Länder zu einer endgültigen Einigung kommen möchten, und ich habe auch natürlich in Europa gesprochen. Ich habe den russischen Herren gesagt, dass Deutschland alles von der krisenhaften Lage 298-23 August 1939 tun würde, um die Lage mit Polen und die Schwierigkeit friedlich zu regeln und zu einer freundschaftlichen Vereinbarung trotz allem noch zu kommen. Ich habe aber keinen Zweifel gelassen, dass die Situation ernst sei und dass es möglich sei, dass auch ein kriegerischer Konflikt ausbrechen könnte. Das war ja klar. Es handelte sich hierbei für beide Staatsmänner, sowohl für Stalin als auch für Hitler, um Gebiete, die beiden Ländern nach einem unglücklichen Kriege verloren gegangen waren. Es ist daher falsch, diese Dinge von irgendeinem anderen Standpunkt aus zu betrachten, und so wie Adolf Hitler der Auffassung war, die ich auch in Moskau zum Ausdruck brachte, dass in irgendeiner Form dieses Problem so oder so gelöst werden müsste, und so war auch die russische Seite sich klar, dass dies der Fall war. Wir haben dann gesprochen darüber, was im Falle eines kriegerischen Konflikts deutscherseits und russischerseits zu geschehen habe. Es ist dann eine Demarkationslinie, was bekannt ist, vereinbart worden, dass für den Fall unerträglicher polnischer Provokationen, oder dass hier ein kriegerischer Konflikt entstände, dass hier eine Abgrenzung stattfinden müsse, damit nicht etwa irgendeine Kollision zwischen den deutschen und russischen Interessen im polnischen Raume stattfinden könnte oder sollte. Es ist dann die bekannte Linie gefunden worden, die sich ergab im polnischen Raum aus den Linien der Flüsse Wistschala, San und Bug, und es wurde vereinbart, dass, falls ein Konflikt ausbrechen würde, dass die westlich dieser Flüsse liegenden Gebiete deutsches Interessengebiet und die östlich dieser Flüsse liegenden Gebiete russische Interessensphären sein würden. Es ist dann ja auch später nach Ausbruch des Krieges zur Besetzung dieser Zonen auf der einen Seite durch Deutschland, auf der anderen Seite durch russische Truppen gekommen. Ich darf nochmals wiederholen, dass ich damals sowohl von Adolf Hitler als auch von Stalin den Eindruck hatte, dass die Gebiete, dass es sich hier bei den polnischen Gebieten und auch den sonstigen Gebieten, die in den Interessensphären abgegrenzt wurden, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, Gebiete handelte, die den beiden Ländern nach einem unglücklichen Kriege verloren gegangen waren, und beide Staatsmänner standen zweifellos auf dem Standpunkt, dass, wenn diese Gebiete, wenn, ich möchte sagen, die letzte Verhandlungsmöglichkeit um eine vernünftige Lösung dieser Fragen erschöpft sei, dass zweifellos eine Berechtigung für Adolf Hitler da sei, auch auf anderem Wege diese Gebiete wieder dem Deutschen Reiche einzuverleiben. Die anderen Interessen, es ist darüber hinaus, was ja auch bekannt ist, Sphären sind abgegrenzt worden, die sich bezogen auf Finnland, das Baltikum und Bessarabien. Es war dies eine große Bereinigung der Interessen zweier Großmächte sowohl für den Fall einer friedlichen Lösung als auch für den Fall einer kriegerischen Lösung. Dr. Horn, ist es richtig, dass diese Lösung ausdrücklich nur für den Fall bestimmt war, dass trotz des Nichtangriffspakts mit Russland, wenn eine Diplomat 299-23 August 1939 tische Lösung des polnischen Konfliktes nicht möglich sei, und nur für diesen Fall, dieser Vertrag wirksam werden sollte? Von RIBBINTR ob, jawohl, das stimmt. Ich habe damals zum Ausdruck gebracht, dass deutscherseits natürlich alles versucht werden würde, um die Dinge in einer diplomatisch friedlichen Form zu lösen. Dr. Horn, hat Ihnen Russland bei dieser Lösung diplomatische Hilfe bzw. wohlwollende Neutralität zugesichert? Von RIBBINTR ob, das ergab sich ja an sich aus dem Nichtangriffspakt und aus den ganzen Besprechungen in Moskau. Es war ganz klar, dass, wenn durch die polnische Haltung, das war unsere Überzeugung, hier ein Krieg ausbrechen würde, Russland uns gegenüber eine freundschaftliche Haltung einnehmen würde. Stern nach Vertragsabschluss zerbrach sich die Welt den Kopf, ob die beiden Vertragspartner den Vertrag mit ehrlichen Absichten geschlossen und für dauerhaft angesehen haben. Staatssekretär Meissner führt hierzu in seinen Erinnerungen aus, Meissner, S513F. Der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten, Burns, erwähnt Äußerungen, die ihm Stalin auf der Konferenz in Jalta gemacht habe, danach will er den Vertrag nur geschlossen haben, um Zeit für die kommende, von ihm als unvermeidbar angesehene Auseinandersetzung zwischen Russland und Deutschland zu gewinnen. Andere Gewährsmänner, wie der frühere tschechische Staatspräsident Beneš, stellten es als selbstverständliche Wahrheit hin, dass Stalins Beweggrund für das Abkommen mit Deutschland allein der war, Russlands Eintreten in den Krieg bis zu einem späteren Stadium aufzuschieben, wenn infolge der Erschöpfung aller Kriegsführenden die Weltrevolution erfolgreich vorangetrieben werden konnte. Hitler war, soweit man aus seinem persönlichen Verhalten und seinen Äußerungen gehen schließen kann, beim Abschluss des Moskauer Paktes von der Notwendigkeit und dem längeren Bestand der deutsch-russischen Zusammenarbeit überzeugt und bereit, die ideologischen Gegensätze zwischen dem Nationalsozialismus und dem Bolschewismus aus realpolitischen Gründen zurückzustellen. Ich war Zeuge mehrerer Unterhaltungen, in denen Hitler führende Parteigenossen in eindringlichen Worten von der Richtigkeit seines Entschlusses zu überzeugen suchte, er wies dabei auf die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Vorteile hin, die Deutschland einem Zusammengehen mit Russland hätte, und betonte, dass beide Länder aus in ihrem totalitären Staatssystem, in ihrer Ablehnung der formalen Demokratie und des Kapitalismus viel Gemeinsames hätten. Stern 300-23 August 1939, Hilger, Wir und der Kreml, S290, Gustav Hilger, Sachbearbeiter an der deutschen Botschaft in Moskau führt zum gleichen Problem aus, was Hitler betrifft, so scheint er in den nach Abschluss der Verträge folgenden 5-6 Monaten geglaubt zu haben, dass sie nicht nur ihren unmittelbaren Zweck erfüllen, sondern auch auf Jahre hinaus die Grundlage eines für beide Teile vorteilhaften Verhältnisses bilden würden. Ich bin im Besitz zuverlässiger Informationen darüber, dass Hitler sich in diesem Sinne im Winter 1939-1940 seinen nächsten Mitarbeitern gegenüber des Öfteren geäußert hat.